because our Jungs halt der Check wie Gold. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. War das klar und deutlich? Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla bla bla ist das doch. Alles bla bla bla ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 267 des offiziellen Communio Podcasts. Und Tradition soll man ja bekanntlich pflegen. Vor zwei Wochen war ich das letzte Mal hier am Mikro und da hatte ich einen Experten zu Gast. Ja, den musste ich nach einem persönlich aufrüttelnden Champions League Abend erstmal so ein bisschen aufbauen. Und ich vermute, dass das heute nicht großartig anders sein wird. Deswegen gehen auch erstmal vorsichtige Grüße nur raus in den Hochtaunuskreis zu Nick Steiger. Hallo Nick. Hallöchen Flo. Ja, war alles andere als ein schöner Abend gestern. Ja, das kann man sagen. Mich hatte diese, ich glaube, Frankfurt-Quote 6,5 für einen Auswärtssieg bei Atletico. Hab ich gesagt, kann man machen. Geld liegt auf der Straße. Ja, da habe ich es auch quasi hingeworfen dann damit. Ich dachte wirklich, dass ein bisschen was geht. Ich weiß nicht, wie du da reingegangen bist. Ich hatte das erste Spiel von Atletico in der Champions League gesehen bei Liverpool. Da haben sie mich überhaupt nicht überzeugt. In der Liga war es ja auch erst zäh und dann haben sie ja am Wochenende Real Madrid weggefiedelt. Ja. Trotzdem dachte ich irgendwie, so ein bisschen was muss gehen, aber das war wirklich, ich muss zugeben, ich habe es in der zweiten Hälfte nicht mehr geguckt, Nick. Hast du es bis zum Ende durchgehalten? Ich wurde auch von meiner Arbeit dazu gezwungen, es bis zum Ende zu gucken, aber es war dann nach der Pause tatsächlich mal so 15 Minuten besser. Man hatte so ein paar Chancen, Frankfurt hat dann auch das 1-3 geschossen. Habe ich mitbekommen. Und nach dem 1-3, also in der Pause nach dem 1-3, wechselt Topmöller dreifach, stellt die Positionen um und dadurch ist die komplette Ordnung, die man die letzte Viertelstunde hatte, komplett wieder verloren gegangen. Atletico hat das Spiel übernommen, hat effektiv 3 Tore geschossen. Das eine gilt nur nicht, weil Griezmann der Ball beim Abpraller an die Hand knallt, aber ganz ehrlich, der ist frei durchgekommen nach einer absoluten Traumkombination. Das Tor war das verdienteste von allen 6. Also einfach nur schrecklich gewesen. Du hast wirklich diese Viertelstunde gehabt und hast sie dir aber selbst wieder zerstört. Also Atletico also, hat dann noch Topmöller Kogel gebracht. Raus. Atletico. Hör ich raus aus deinen Worten? Ja? Nee. Das können wir ja drüber reden. Vielleicht ist Sandro Wagner bald wieder frei. Ich finde, was Topmöller macht, halt wirklich cool. Aber schon seit Jahren, was er in-game an Wechseln bringt, verstehe ich einfach nicht. Also es ist nicht immer schlecht, so das will ich gar nicht sagen, aber es ist fast nie für mich verständlich. Mal kommt was Gutes dabei raus, mal was Schlechtes, aber es ist selten, sitze ich vorm Fernseher oder im Stadion oder stehe im Stadion oder so und denke mir, ja, der Wechsel passt jetzt zu dem, was ich gesehen habe und das macht jetzt Sinn für mich, weil Sinn hätte für mich gemacht von Beginn an gegen Atleticos Dreierkette, die gegen Real in die Breite sehr gut gespielt hat, eine Dreierkette zu spielen. Das hat man dann 45 Minuten nicht gemacht, obwohl man es personell hätte machen können. Namdi Collins, Rechtsverteidiger, hätte ja einfach Wingback spielen können. Der verteidigt zwischendurch. da war ich kurz auf dem Klo, glaube ich, in der Szene dann. Na, den hättest du halt reinschieben können, dann hättest du irgendwie Knauf oder Doan, sind ja beide eine Option für Wingback, rübergezogen auf die Flügel und dann hättest du eine Dreierkette gespielt. Hast du aber nicht gemacht, hast du auch zur Halbzeit nicht umgestellt und dann, als du gerade mit deinem System, was du ja spielst, halbwegs Zugriff bekommen hast, in dem Moment kommst du dann auf die Idee, doch auf die Dreierkette zu gehen. Also es macht für mich einfach keinen Sinn. Ist für mich nicht verständlich, hat auch nicht funktioniert. War ähnlich gut an Wechseln wie das Spiel gegen Gladbach. Heulund und Amanda haben auch ungefähr genauso gut gespielt wie gegen Gladbach. Buta hat sich nicht angeboten, genauso gut zu spielen wie gegen Gladbach. War ja nicht auf dem Platz. Weiß ich nicht. Also hat mich nicht überzeugt. Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, wir hatten ja mal irgendwie gedacht, vielleicht bekommt Zetera die Champions-League-Spiele. Gerade weil auch Coa Santos jetzt nicht wirklich geglänzt hat in Gladbach, aber da also offensichtlich ganz klar in allen Wettbewerben die Nummer 1. Ich weiß nicht, oder DFB-Pokal, das wäre das Einzige. Ja, also ich dachte halt eigentlich, das wäre auch so Zetteras Argument gewesen, dass man ihm sagt, ey, du darfst Champions League spielen, Kauer ziehen wir in die Liga. Aber also Zetterer ist ja jetzt anscheinend wirklich für, weiß nicht, 3 oder 4 Bundesligaspiele, ein Champions League-Spiel und vielleicht dann das erste Pokalspiel hat er ja gar nicht mehr gemacht. Für ein bisschen Kleingeld, ne? Vielleicht macht der eine oder andere auch. Vielleicht macht er noch irgendwie 2, 3 Pokalspiele oder so, je nachdem, wie weit man kommt. Also da sehe ich dann schon Zetterer, aber ja, also Topmöller hat jetzt auch ganz klar Kauer Santos den Rücken gestärkt und hat gesagt, er hat es heute eigentlich gut gemacht, er kann an den Toren auch gegen Gladbach eigentlich, Gladbach-Tor geht für mich klar auf seine Kappe, aber hallo. Topmöller sagt, er kann an den meisten Toren eigentlich gar nichts machen und hat eigentlich grundsätzlich gut gespielt. Super Aussage. Ich sag mal, an 70% der Tore hat er keine Schuld. Das ist eine mäßige Aussage für Kiefer. Er hat ein Tor verschuldet, so. Aber er bleibt auf jeden Fall im Tor. Ja. Also, es gibt keine Situation, in der Zetterer jetzt zeitnah Stammtorhüter wird wieder. Nee. Also, deswegen. Das wäre jetzt nur, wenn er länger wackelt, ne? Ja. Wenn er länger wackelt. Ich find's ganz interessant. Ich hab, unter dem Social Media Post der Eintracht, wo die Aufstellung gepostet wurde, gab's wirklich den einen oder anderen Kommentar. Ich nehme an, das waren nicht nur Bremer. Die geschrieben haben, warum nicht Zetterer. Also ich glaube, der eine oder andere Wackler, dann könnte dieses Thema doch noch aufkommen, weil Zetterer hat es ja eigentlich ganz gut gemacht. Ja, das Ding ist halt, dass Zetterer auch so ein bisschen mehr Ruhe gibt, einfach seinen Mitspielern, auch in der Kommunikation und so, dass das nochmal ein anderes Level halt an Erfahrung ist, die er da hinten raus mitbringt, nicht ganz so nervös. Und dann hat er euch, also ich fand beide jetzt zuletzt mit Ball nicht so super gut, aber so ein bisschen besser sind seine Pässe doch angekommen noch, als die von Kauer Santos jetzt in den Spielen. Also auch da hat er nochmal ein bisschen anderes Level mitgebracht. Also würde mich jetzt nicht überraschen, wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich ist Zetterer gerade schon der Torhüter, der so einen Ticken mehr Leistung bringt. Aber wenn ich mir die letzten Spiele angucke und stelle einfach nur individuell bei diesen Szenen Zetterer ins Tor, dann fallen halt, also vielleicht fällt dieses eine Tor gegen Gladbach nicht, aber dann gewinnst du gegen Gladbach 6-3 statt 6-4 und verlierst gegen Atletico trotzdem 5-1. Oder vielleicht sogar 6-1, weil Kauer auch irgendwie 2, 3 Dinger richtig, richtig gut gehalten hat eigentlich. Also es hat mich nur gewundert und alle, die jetzt auf eine zeitnahe Ablösung hoffen und Zetterer noch in ihrem Kader haben, müssen vermutlich noch ein bisschen mehr Geduld haben. Gut, aber das soll es erstmal gewesen sein, würde ich sagen, mit der Eintracht. Nick, wir müssen ja später nochmal drauf zurückkommen. Ist ja nicht so ein ganz unwichtiges Spiel. Leider, das ja. Am Wochenende ansteht. Ich habe gestern Abend zur Pause einfach nur einem Frankfurter Kollegen geschrieben, wir verlieren am Samstag 2-stellig. Ja. Weil Bayern denen jedes Ding um die Ohren geknallt hat und Frankfurt jedes Ding reingelassen hat. Hat sich in der zweiten Halbzeit bei beiden so ein bisschen verändert. Also auch Bayern nicht mehr ganz so effektiv, aber ja. Ja. Gut, das vielleicht, wo wir gerade Champions League rund gemacht haben, die Bayern haben auf Zypern relativ locker gewonnen. Also da haben sie sozusagen sich warm geschossen für die Eintracht. Das Spiel steht am Wochenende an, ist das Topspiel am Samstag. Ist natürlich auch, was wir auf dem Programm haben, wie immer, alle Partien des kommenden Spieltags. Dann sind wir ja gerade mitten in einer Marktwertserie, die wir heute mal unterbrechen. Weil ich zuletzt immer fand, wir haben die Investition für die Länderspielpause in der Länderspielpause gemacht und häufig waren dann die Kandidaten, die wir für euch hatten, schon deutlich gestiegen im Marktwert. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen vor der Kurve zu sein und haben jetzt Spieler für euch, die am Wochenende nicht spielen werden, aber von denen wir überzeugt sind, dass sie euch eine ordentliche Rendite abwerfen werden, wenn ihr es euch leisten könnt, sie sozusagen einmal blind ohne Punkte in eurem Kader zu holen. Aber dafür habt ihr mindestens Marktwertgewinn in der Länderspielpause. Das ist unsere Top 3. Und starten wollen wir aber mit Hörerfragen. Da haben wir einige reinbekommen. 3 werden wir heute besprechen, Nick. Und dann würde ich sagen, wenn du ready bist, wenn du auch so ein bisschen den Frust von der Seele dir schon mal geredet hast, dann würde ich sagen, können wir reingehen. Lass uns gerne reingehen. Wir haben ja auch einen Leidensgenossen dabei. Vermutlich, ja, würde ich auch sagen, vom Nutzernamen her könnte man darauf schließen. Aber damit starten wir gar nicht, sondern wir gehen erstmal in die Pfalz zu Uwe und der hat eine Frage, was seinen Angriff betrifft. Hallo zusammen, hier ist der Uwe aus Kaiserslautern und ich habe ein Problem und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ein Stürmer muss weg und folgende 3 Stürmer stehen zur Auswahl. Matanovic, Bakayoko und Boniface. Das Geld spielt da eine untergeordnete Rolle. Die sind ja alle ähnlich viel wert. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen und mir bei meinem Problem helfen. Viele Grüße. Ja, Nick, du hast den ersten Aufschlag, wie immer. Wie ist deine Meinung? Ja, also ich weiß nicht, da bei Boniface, wie schnell der vielleicht in Richtung Startelf mal tendieren kann, kannst du vielleicht den besseren Input bringen? Also es gibt, glaube ich, im Moment überhaupt keine Prognose. Es ist so ein bisschen seltsam. Ich glaube einfach, er ist körperlich nicht auf einem besonders guten Level. Das scheint derzeit so zu sein. Jetzt würden eigentlich die Partien kommen, sprechen wir später drüber, wenn wir über Werder sprechen, wo man sagt, da kann was gehen für die Bremer. Das ist vielleicht was, wo man auch dann einen Stürmer wie Boniface bringen kann. Ich glaube aber noch nicht daran, dass es vor der Länderspielpause der Fall ist. Muss man jetzt gucken, ob er mit Nigeria auch ich hoffe, er wird nicht nominiert für die Länderspielpause und kann dann wirklich 2 Wochen lang in Bremen an der Matchfitness arbeiten und ist dann nach der Länderspielpause eine echte Alternative. Fürs Wochenende würde es mich überraschen, wenn er in der Startelf steht. So. Ich würde mal vermuten, du behältst Unrecht, er wird nominiert und verletzt sich irgendwie bei einem Spiel. Möglich, aber ist ja auch für unsere Frage jetzt wurscht, was wichtig ist. Ich glaube nicht, dass er am Wochenende Startelf spielt, das heißt, er ist wieder nur Joker. Da hat er zuletzt 4-1 und 1 Punkte geholt und damit ist er für mich der klare Verkaufskandidat. Bakayoko für mich gar kein Kandidat zu verkaufen, absolut top zuletzt gewesen, richtig gut in Form, hat er auch jetzt mit Tor die 13 Punkte geholt. Klar der beste Spieler bei Leipzig gewesen in dem Spiel gegen Wolfsburg. Klar, ist ein schwieriges Spiel jetzt, treten ja beim BVB an, aber andererseits, BVB spielt heute Abend noch Champions League, ist dann vielleicht ein bisschen müde und Leipzig ja voll erholt dieses Jahr ohne Europa, von daher da gar keine Frage. Matanovic, das ist vielleicht der, wo ich sage, ja, möglich, der hat auch keinen Stammplatz aktuell, weil er halt auch verletzt war zu Saisonbeginn, aber er spielt eigentlich gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht sogar dann gegen Gladbach, wo man halt, ja, wahrscheinlich, wenn es so läuft wie bei Gladbach zuletzt, ein bisschen mehr Ballbesitz haben wird, ein bisschen mehr im Strafraum agieren wird, da dann Startelf-Kandidat ist schon wieder. Vielleicht sogar schon am Donnerstag in der Europa League, das wissen wir nicht, aber gegen Bologna würde ich es erstmal nicht erwarten, die sind eigentlich relativ stark. Da sehe ich eher Höhler Adamu vorne und deshalb Matanovic dann am Wochenende Startelf-Kandidat. Kommen wir dann auch gleich nochmal dazu und das finde ich dann sehr, sehr spannend gegen die aktuelle Gladbacher Defensive, die 6 Buden von Frankfurt kassiert hat. Da kann man mal auf den Matanovic setzen. Ja, wär genau meine Einschätzung. Also ich würde auch Boniface abstoßen. Ich vermute auch, wenn er nochmal nicht startet, dann geht der Marktwert auch eher ein bisschen runter als rauf. Und dann wäre ich so ein bisschen, wo wir jetzt gerade über Boniface sprechen, dann können wir uns das gleich bei Werder vielleicht sparen. Dann wäre ich in der Länderspielpause, also ich würde sehr, sehr drauf gucken, ob er jetzt abgestellt wird und dann irgendwie mit Nigeria unterwegs ist oder nicht. Das würde für mich in der Einschätzung, wie es weitergeht mit Boniface, einen riesengroßen Unterschied machen. Ich glaube halt wirklich, ne, weil im Spielbetrieb und so, das ist gar nicht so einfach, so ein Spieler, der die ganze Zeit raus war, da irgendwie ranzuführen. Wenn du jetzt mal 2 Wochen auch in einer schmaleren Besetzung dann die Möglichkeit hast, kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann nach der Länderspielpause Werder sehen, mit Boniface soweit die Füße tragen, ja, wie oder das Knie hält. Aber wenn er halt bei der Nationalmannschaft ist, hast du 0 Einfluss drauf, dann, ja, schwierig. Also schwierige Gemengelage im Moment mit Victor Boniface. Ja. Gut, nächste Frage. Nick, und da hast du auf deinen Leidensgenossen angespielt, denn die nächste Frage, die kommt aus deiner Nachbarschaft, die kommt aus dem Taunus. Ja, hallo Männer, grüße euch. SGE 1899 FFM mal wieder hier. Liebe Grüße aus dem Taunus. Ich habe mal eine Frage zu 2 Spielern, da würde mich eure Einschätzung interessieren. 2 jüngere Spieler. Und zwar erstens der junge Mann Ibrahimovic von Heidenheim. Wie steht ihr zu dem? Jetzt hat Heidenheim den ersten Sieg eingefahren. Er spielt ja recht viel. Er spielt auch recht offensive Positionen für einen Mittelfeldspieler. Das gefällt mir generell immer. Also er ist näher am Tor dran. Hat allerdings mit 3,37, finde ich, schon einen recht hohen Marktwert auch für einen Heidenheim-Spieler. Der ist bei uns jetzt gerade auf dem Markt. Würdet ihr reingehen? Ja, nein. Wenn ja, was wäre eure Schmerzgrenze für ihn? Der zweite Spieler, Koulibaly, Abwehrspieler Bremen, ebenfalls finde ich nicht ganz so billig. Ich glaube, liegt bei 2,7, 2,8. Auch da dieselbe Frage. Würdet ihr reingehen? Wenn ja, wie viel Overpay würdet ihr machen? Was wäre die Schmerzgrenze? Ich danke euch, macht weiter so. Höre ein paar Podcasts über Bundesliga und muss sagen, ihr seid einfach die Besten. Sehr schade, dass ihr nur einmal die Woche seid. Aber ihr werdet ja auch noch ein anderes Leben neben Comunio vermutlich haben. Liebe Grüße und danke euch. Ja, vielen Dank erstmal für die Blumen. Und damit würde ich sagen, erteile ich dir erstmal das Wort. Oder du willst erstmal Koulibaly-Input haben, bevor du das sortierst, Nick. Das ich dir erstmal ganz kurz schöne Grüße aus dem Taunus in den Taunus an meinen Leidensgenossen. Und ja, gib doch erstmal Input zu Koulibaly und wie da auch die Startelf-Situation ist momentan. Und dann gehe ich danach mit meiner Einschätzung zu beiden rein. Ich finde es total interessant. Wir hatten ja letzte Woche, also erstmal finde ich es komisch, wir haben ja in Bremen, der Trainer heißt ja Horst Steffen. Der Trainer heißt nicht Peter Niemeyer und trotzdem alle Zitate, die es so, also sowohl zu Agu, ja, er hängt durch, aber es gibt keine Gedanken, ihn rauszunehmen. Das ist ein Zitat von Niemeyer gewesen, wo ich denke, oh, der Sportdirektor, der sagt, nö, wir überlegen nicht, sehr seltsam. Und dann sagte er vor dem Bayern-Spiel, ja, könnte gut sein, dass Koulibaly auch mal eine Pause bekommt. Ja, er hat da gut funktioniert, wo ich denke, oh, da habe ich schon gedacht, was willst du da, warum Pieper spielen? Lass doch Koulibaly spielen in München, lass ihn doch die Erfahrung machen, du kriegst doch eh auf den Sack. Und siehe da, Horst Steffen denkt eher so wie ich offensichtlich. Ja, also da hat der Niemeyer mehr oder weniger angekündigt, dass Koulibaly rausgeht in diesem Spiel. Und Horst Steffen hat aber gesagt, nö, der bleibt drin. Und, ich hatte den Tipp letzte Woche zu diesem Zitat reingegeben, dass ich mir vorstellen könnte, dass Koulibaly einfach statt Agu links spielt und Pieper dann trotzdem in der Innenverteidigung reinrutscht. Ja, also ich meine, es bleibt jetzt erstmal dabei. Du hättest ja auch vor allen Dingen als Agu, du musst ja Koulibaly gar nicht mehr nach links stellen. Du hättest ja Isaac Schmidt. Wenn du also Agu wirklich mal, Agu, der eine sehr schwache Saison spielt bis jetzt, wenn du ihn mal ersetzen willst, dann kommt Schmidt rein. Der hat sich jetzt nicht unbedingt angeboten gegen die Bayern, dass er mehr spielen muss. Es gibt eine Szene, die mich wahnsinnig macht in diesem Spiel. Ich meine, er ist eingewechselt und dann verliert er irgendwie einen Zweikampf und dann setzt er überhaupt nicht nach. Dann geht er so im lockeren Schlenderschritt, geht er irgendwie hinter seinem Gegenspieler her, anstatt da hinterher zu jagen. Ne? Das meine ich, sind so die kleinen Sachen. Deswegen glaube ich, dass Agu drin bleibt, aber das ist ein anderes Thema. Koulibaly bleibt drin unter Horst Steffen. Ich meine, du hast genug Amos Pieper in der Bundesliga gesehen, um zu wissen, was da passiert. Ich glaube halt bei Koulibaly, er hat einfach extrem gute Ansätze und Horst Steffen will das offensichtlich weiterverfolgen. Und solange Niklas Stark nicht bei 100% ist und das kann noch eine Weile dauern und Max Wöber nicht zurück ist, wo ich sagen würde, ja, das sind beides vermutlich in der derzeitigen Verfassung klare Upgrades gegenüber Koulibaly, bleibt Koulibaly drin in der Mannschaft. Ja, also ich bin mir relativ sicher. Bei Wöber könnte man dann ja wieder schauen, ob der vielleicht nicht eher Linksverteidiger spielt. Bei Wöber meinst du? Ja. Ja, aber auch der wird ja noch länger ausfallen. Ja. Ja. Klar, Wöber ist links oder innen die Alternative. Also ich glaube, Koulibaly bleibt drin. Und man muss ja auch sagen, in dieser ganzen Gemengelage in München war Koulibaly einer der besseren Bremer. Gut, dann haben wir das Setting jetzt erstmal fix quasi. Beide sind aktuell Stammspieler und beide werden wahrscheinlich die nächsten Spiele spielen, sowohl Ibrahimovic als auch Koulibaly. Bei Ibrahimovic, ja, Koulibaly ist natürlich jetzt erstmal nur für dieses Wochenende, weil dann haben wir Länderspielpause und wir wissen nicht, bei der Bremer Medizinabteilung gibt es natürlich keine Prognose, wann Stark wieder da ist. Ja, so. Also erstmal heißt für mich auch genau ein Spieltag, für das kommende Wochenende quasi ist das relevant. Die Einschätzung ist bei mir aber tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also Ibrahimovic für mich super spannend, hat jetzt zuletzt richtig gut gepunktet nach schwachem Start, auch individuell. 3, 5 und 4 Punkte geholt, 3,37 Millionen. Würde ich an der aktuellen Stelle mitnehmen und darauf hoffen, dass das weitergeht. Das sieht dann bei mir, ja, also zumal jetzt Heidenheim gegen Stuttgart spielt, die haben ja jetzt zwar wieder gewonnen, aber wenn man sich anschaut, wie sie gegen Köln gewonnen haben, dann war das auch eher wenig dominant. Also da geht auch was für Heidenheim. Bei Koulibaly sehe ich es ein bisschen anders. Die spielen gegen eigentlich gute St. Pauli, gegen sehr gutes St. Pauli jetzt zuletzt. Auch wenn die jetzt nicht mehr ganz offensiv Gefahr, beziehungsweise Gefahr war da, die Tore haben sie nicht geschossen, aber könnte halt das ein oder andere Törchen geben. und mit ja 4 und dann jetzt 2-2, auch wenn es gegen Bayern bei einem 0-4 sind 2 Punkte eigentlich noch gut. Also richtig überzeugt hat es mich Comunio-mäßig nicht für 2,8 Millionen. Ich würde sagen, Koulibaly ist ein Spieler, den kann man holen. Ibrahimovic ist ein Spieler, den holt man gerne. Und das ist dann so meine Einschätzung zu den Spielern. Ja, gehe ich 100% mit. Koulibaly hat noch nicht so gezeigt, was ich mir erhofft habe, dass er aufgrund seines sehr guten Aufbauspiels eigentlich bei Comunio richtig punktet. Ich glaube, das muss er noch so transferieren auf das Bundesliga-Niveau. Ja, was funktioniert und was nicht. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Ich habe mich extrem geärgert vor dem Bayern-Spiel, dass man gesagt hat, jetzt haben wir einen jungen Spieler doch mal 2-3 Mal spielen lassen, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Ja, jetzt müssen wir die alte Band wieder zusammenklappern. Fand ich sehr gut, dass Horst Steffen das nicht gemacht hat. Ja, von daher ist bei Koulibaly sicherlich auch noch Luft nach oben. Wir wissen halt nicht, es hängt für mich an den Ausfallzeiten von Stark und Wöber. Ich glaube nicht, dass ein anderer Spieler ihn verdrängt. Also auch ein Pieper nicht, aus meiner Sicht. Gut, letzte Frage, die wir für heute haben. Und da gehen wir zumindest thematisch in die Nachbarschaft von Köln nach Leverkusen. Und wir hören uns an, um was es geht. Einen schönen guten Tag an das Comunio-Podcast-Team und an alle Zuhörer dieser Folge. Meine Frage heute geht um Herrn Kwanza von Leverkusen. Ist da für den Preis-Leistung noch gerechtfertigt? Ich hatte den für 6 gekauft, jetzt schmiert er ab. Finde tatsächlich auch zurecht. Mit seinen 3 Karten in 5 Spielen. Hat schon Core-Vibes. Ist er eher ein Verkaufskandidat aus eurer Sicht? Oder sollte man ihm noch eine Chance geben, trotz der gelben Karte und ihn halten? Danke. Ja, also erstmal, ich habe jetzt einen Ohrwurm den ganzen Morgen schon, seit ich die Frage gehört habe. Ja? Hardcore-Vibes, ist das noch ein Begriff? Ja. Kann ich nicht spielen, wegen GEMA. Aber ich habe mir das Video auf YouTube nochmal angeguckt. Hardcore-Vibes. Aber war das nicht Hardcore-Hype? Nee, Vibes. Vielleicht habe ich auch eine andere Version im Kopf, Nick. This one is dedicated for all the ravers in the nation. Ja, genau. Yeah. Also ich habe genau das Gleiche, aber ich habe Hardcore-Hype irgendwie als Text im Kopf. Aber gut, ist auch egal. Nee, ich finde das schon relativ wichtig. Da müssen wir schon bei den Fakten bleiben, Nick. Aber du hast trotzdem mal das Wort, das Sportliche bei Kwanza. Und da gehen wir in eine ganz, ganz andere Richtung als bei den beiden bisher. 5,56 Millionen kostet er jetzt. Hat zwar mit 4,4 Punkten pro Spiel eigentlich einen sehr, sehr guten Durchschnittswert, liegt aber vor allem daran, dass er halt dieses eine Tor drin hatte. 3, 4 und 1 Punkt jetzt in den letzten 3 Spielen geholt. Dazu, wie schon angesprochen in der Sprachmemo, 3 gelbe Karten nach 5 Spieltagen. Das ist wirklich was, wo man sagen muss, wahrscheinlich, vielleicht schon nach der Länderspielpause, spannend, dass er akut 5 gelb gefährdet ist, aber zumindest jetzt zeitnah innerhalb der nächsten 3, 4 Spieltage irgendwie. Finde ich alles nicht so spannend, zumal mir Leverkusen auch immer noch nicht ganz so gut gefällt. Da kommen wir später dann auch nochmal dazu. Für mich Kwanza aktuell, auch wenn es schade ist, dass du da 6 Millionen bezahlt hast und 500.000 ungefähr Verlust machen wirst, ja, kein Kandidat zum Kaufen, auf jeden Fall nicht. Und tendenziell sogar eher jemand, den ich abgeben würde, wenn da was Gutes ist. Man muss ihn nicht unbedingt abgeben, wenn man nichts Besseres findet. Ja. Aber wenn du Alternativen auf dem Markt hast, dann auf jeden Fall weg mit ihm. Sehe ich auch so. Ich glaube halt auch, dass jetzt Heimspiel gegen Union, da ist, glaube ich, nicht so, dass Kwanza dann im Regal stehen bleibt. Nur noch mal kurz zur Erklärung, wegen der Marktwerte. Das Verkaufen an sich führt nicht dazu, dass der Marktwert sinkt, sondern wenn ein Spieler auf dem Transfermarkt steht und nicht gekauft wird. Das ist das, was zu Marktwertverlusten führt. Und ich glaube jetzt ehrlich gesagt, wenn die Leute sehen, Kwanza hat schon mal ein Tor gemacht, Heimspiel gegen Union, da geht doch was für Bayer, den hole ich mir für 5,5 oder so mal ins Team. Ich glaube zumindest, dass er bis zum Wochenende nicht noch weiter an Marktwert verliert. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, da ist jemand, den will ich unbedingt holen. Dann stoße ich ihn ab. Oder aber ich hoffe auf eine gute Performance gegen Union und dann, ja, kann das auch schon wieder ein bisschen nach oben gehen mit dem Marktwert. Das wäre, glaube ich, meine Herangehensweise bei Kwanza. Damit hätten wir die Fragen abgehakt für diese Folge. Nick, vielen Dank fürs Einsenden. Wer es für nächste Woche machen möchte, kann das gerne tun. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Spieltag. Sechster Spieltag, der wird eröffnet am Freitagabend mit der Partie der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln. Die Hoffenheimer haben nur eins der letzten 16 Bundesligaspiele gegen Köln verloren. Und in den letzten 15 Partien gegen den FC hat man immer mindestens ein Tor geschossen. Also die Bilanz ist richtig, richtig gut. Allerdings in dieser Saison noch ohne Heimpunkt, haben aber auch noch nie die ersten drei Heimspiele einer Saison verloren. Das heißt, statistisch gesehen müsste es mindestens ein Remis geben gegen den FC. Bei dem ist ein Spieler, die Bilanz von einem Spieler besonders auffällig. Und das ist Said Elmala. 450 Minuten, also wenn man 90 rechnet, ohne die Nachspielzeiten, die es mittlerweile gibt, wäre möglich in dieser Saison. 143 hat er davon gespielt. Und trotzdem ist er ligaweit der Spieler mit den meisten Dribblings. Das ist wirklich eine Statistik, die mich total verblüfft hat, Nick, und ist sicherlich auch eines der Gründe, warum Elmala, obwohl er nur Joker ist, relativ teuer ist, aber auch einen recht guten Punkteschnitt hat. Also der kennt wirklich keine Gefangenen. Keiner geht so häufig ins 1 gegen 1 in der Bundesliga wie Elmala. Oder auch 1 gegen 2. Die große Frage ist halt, gewinnt er dann trotzdem noch in Relation viel oder gewinnt er einfach von den vielen Dribblings dann so 1-2 und da kommen dann aber gute Aktionen raus. Also beides ist positiv für Köln auf jeden Fall, aber ersteres würde ja, letzteres würde ja aber heißen, dass sie ja auch sehr viele Ballverluste dann wieder haben. Das könnte sich dann natürlich negativ in den Punkten. Hat er mit Sicherheit auch, aber insgesamt, ne, ich meine, er hat ja auch schon einen Assist in Wolfsburg gehabt, also insgesamt ist das schon sehr, sehr auffällig. Also eine Spielweise, die es so in dieser Art und Weise ansonsten in der Liga derzeit nicht gibt, von dem einfach von der Art und Weise. Ja, das nur mal für den Hinterkopf. Ich habe diese Statistik gesehen und dachte, muss ich auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Schauen wir jetzt mal erstmal aufs Personal bei der TSG. Logic, Maschida, Gendre und Behrens, die werden alle noch ausfallen. Außerdem hat Haidari krank gefehlt in Freiburg. Da kann es gut sein, dass er jetzt wieder zur Verfügung steht, aber es ist eben das Freitagsspiel. So ganz genau kann man es nicht sagen. Ich habe noch kein Update gesehen, dass er wieder voll im Training ist. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich, weil Montag, Dienstag gibt es meistens nicht so viele News. Wir nehmen Mittwochvormittag auf. Ja, muss man sehen, ob Haidari denn kann oder nicht. Auf jeden Fall hat man auch ohne ihn, ich würde sagen, einen verdienten Punkt geholt in Freiburg. Nick, würdest du dich dem anschließen? Ja, auf jeden Fall. Also wir kommen da später noch dazu. Ich fand Hoffenheim tendenziell sogar ein bisschen besser. Ja, wäre auch meine Einschätzung. Insgesamt weiß man aber eigentlich noch nicht so genau, wo die Reise hingeht bei den Hoffenheimern. Es ist noch wechselhaft in den Leistungen. Ich glaube schon, dass diese Partie gegen den FC, dass das nochmal einen Ausschluss geben wird, ist Hoffenheim vielleicht sogar eine Mannschaft, die da Richtung Europa reinstechen könnte oder bleibt es so ein bisschen die graue Mausrolle in der Bundesliga. Ich vermute, dass wenn Haidari fit ist, dass er dann Chavez wieder ersetzt. Ranac und Haidari, das ist für mich schon klar, die Stamminnenverteidigung. Lemperle kam in Freiburg nach seiner Verletzung nur von der Bank. Ich glaube jetzt gerade gegen den Ex-Club, dass er von Beginn an ran darf, vorne in der Spitze gemeinsam mit Aslani und das Prass aus der Freiburger Startelf dafür dann auf die Bank rückt. Das wäre so meine Vermutung. Auf der anderen Seite bei den Kölnern, Kilian und Vandenberg, die sind beide raus. Bülter, der hat gegen Stuttgart gefehlt und ich finde, er hat auch wirklich gefehlt. Hat man im Spiel ein bisschen angesehen. Achillessehnenprobleme, immer noch nicht im Training gewesen am Dienstag. Wackelt für die Partie am Freitagabend in Hoffenheim. Du hast das Stuttgart-Spiel schon angesprochen, dass die Stuttgarter jetzt nicht so wahnsinnig dominant aufgetreten sind. Ist auch ein klassisches Spiel der Marke, muss man nicht verlieren. Klar, diese Elfmeterszene. Ich war im Stadion das erste Mal in dieser Saison übrigens beim FC, also das erste Mal Kwasniuk. Deswegen kann ich so 100% diese Elfmeterszene nicht auflösen. Ich finde es halt wirklich immer, wie ewig das gedauert hat. Und dann steht er da und guckt sich das ewig an. Und dann denkst du, ja, und das ist jetzt die klare Fehlentscheidung, weshalb der VAR den rausgeschickt hat. Grundsätzlich bin ich ja ein Freund davon, auch mal faul zu pfeifen, wenn der Spieler sich nicht fallen lässt. Von daher glaube ich, insgesamt geht die Entscheidung schon in Ordnung. Die Frage ist halt, ob es was ist, wo sich der Videoassistent einschalten muss, weil es kann kein Serious Mist Incident sein, wenn der Schiri halt irgendwie 6 Meter daneben steht. Ja, und diesen Kontakt. Aber gesehen haben kann, also nicht gesehen haben kann es ja auch, wenn er direkt daneben steht. Nee, ich saß auf der Tribüne im Oberrang und du hast gesehen, dass es diesen Kontakt gibt. Also das siehst du vom kompletten Bewegungsablauf. Jöllenbeck, ich meine gut, ich traue ihm viel zu, nicht zu sehen. Ich fand insgesamt ist es einfach einer der schwächsten Schiedsrichter in der Bundesliga. Aber ja, ich weiß es nicht. Aber am Ende nerven mich halt, also ich muss halt sagen, ich bin immer genervt von diesem darf er eingreifen oder nicht. Am Ende ist doch, es gibt 5 Millionen Gründe, warum der eingreifen darf. Die meisten kennen die Kommentatoren gar nicht. Dadurch macht es mit Kommentatoren drüber reden meistens eh schon keinen Spaß. Und am Ende ist für mich wichtig, dass dann halt, egal ob er eingreift oder nicht, am Ende die richtige Entscheidung steht. Und ja, in dem Fall war das für mich klar richtig. Er wird halt schon volle, also ich meine, Schweber will den ja in die gegnerische Hälfte dreschen. Also der wird ja schon ordentlich durchgezogen haben. Er wird ordentlich und getroffen. Er knallt ihm halt voll in die Ferse. Und egal, ob aber Demirovic weiter du hast halt hundertmal, also du hast super oft dieses Ding, sobald der Stürmer aber trotzdem die Aktion ausführt, wird es einfach nicht mehr gepfiffen. So, ja, aber es ich gibt, will auch also gar nicht, für mich ist der auch gar nicht so. Für mich ist der Unterschied, wenn der Stürmer zum Abschluss kommt, dann gibt es so eine ungeschriebene Regel, dass er dann ja seine Chance hatte. Und wenn, also wenn er gut zum Abschluss kommt zumindest, und man dann so leichtere Sachen eher durchgehen lässt. Aber in dem Fall ist es ja so, dass Demirovic den Ball nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Nicht unbedingt wegen des Tritts, aber er bekommt ihn nicht richtig unter Kontrolle. Dadurch kommt er nicht zum Abschluss und dann ist halt der dieser Elfmeter der klar bessere Vorteil. Und dann ist es für mich die einzig richtige Entscheidung. Mich hätte es jetzt im Spielfluss auch nicht gestört, wenn es den Elfmeter nicht gegeben hätte. Aber andersrum sage ich halt, wenn Demirovic fällt, gibt es 100% der Fälle ja. Elfmeter. Ja. Und ich möchte nicht, dass Spieler fallen, sondern ich möchte Spieler, die darum kämpfen und weiterlaufen. Ja. Und dann darf man sie nicht dafür bestrafen, dass sie nicht fallen. Deshalb für mich klar Elfmeter. Das ist, da bin ich auch grundsätzlich bei dir. Ich finde nur, dass es nicht so ist, dass man das Gefühl hat, es wird flächendeckend so interpretiert. So. Ja, sollte. Da sind aber. Wir wieder bei dem, bei dem Problem der Einheitlichkeit. Ja, grundsätzlich bin ich 100% bei dir. Sehe ich genauso, ja, dass dem so ist. Gut, aber kommen wir zurück zum Spiel. Was ich wirklich sehr spannend war, wie flexibel der FC aufgetreten ist. Also Martel und Kraus haben sich immer wieder abgewechselt. Martel zwischen Dreierkette und Mittelfeld immer wieder im Wechselspiel mit Kraus. Meiner hat angefangen auf der linken Schiene, dann hat es bei ihm nicht so wirklich gut funktioniert. Dann ist Kaminski zurückgegangen und Meiner ist weiter nach vorne gegangen. Auch das war ständig im Wechsel. Meiner für mich auch einer der Schwachpunkte. Also ihn fand ich mit am schwächsten beim FC. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er rausgeht aus der Mannschaft. Also entweder wenn Bülter da ist, dann braucht man sowieso einen Platz. Ich glaube, Meiner ist der Erste, der ihn verliert. Und dann kann Kaminski direkt auf die Schiene gehen. Da hat er sowieso, egal wo er gespielt hat, hat er mir ganz gut gefallen. Es war ganz interessant, weil er hat so hinter Ache so als Halbstürmer angefangen, dann ist er auf die linke Schiene gegangen und als Ache raus ist, dann ist Thielmann ganz vorne in den Sturm gegangen und als Thielmann dann ausgewechselt wurde, ist Kaminski ganz vorne reingegangen. Also Kaminski hat innerhalb dieses Spiels 3 verschiedene Positionen bekleidet. Ja, ich glaube, das beschreibt den FC unter Kwasniok ganz gut. So, ich finde, im Stadion bekommst du da einfach immer noch mal einen anderen Überblick, weil du eben den ganzen Ausschnitt siehst, als wenn du es nur im Fernsehen siehst. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und wirkte jetzt auch nicht so, als da wäre da ein großes Durcheinander, nur weil die häufiger mal die Position gewechselt haben. Also gerade zwischen Martel und Kraus, ich habe mich zwischendurch gefragt, ja, wer spielt denn jetzt eigentlich in der Dreierkette und wer spielt im Mittelfeld? Das ist sehr lustig, weil das ist so ja eins der Dinge, die man relativ früh, also was die man bei Kwasniok schon erwarten konnte aus seiner Zeit bei Paderborn. Die führt Paderborn jetzt auch spannenderweise so ähnlich weiter. Wer Paderborn aufmerksam verfolgt hat, zu den Leuten gehöre ich nicht. Von daher. Ja. Sagen wir es mal so, ich habe sportlich Kwasniok verfolgt, vor allem weil es sportlich schon cool ist, was er macht und ich das sehr spannend fand bei Paderborn. Hat schon immer Spaß gemacht. War nicht immer gut, also das ist auch so ein Ding, was jetzt bei Köln, glaube ich, auch hinfällt. Kwasniok der macht immer viel und will, hat viele innovative Ideen und will viel reinbringen und viel verändern. Manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal funktioniert es auch gar nicht, aber man sieht immer was Neues, man kann immer was entdecken. Aus taktischer Sicht, aus fußballerischer Sicht ist es durchaus spannend. Und das finde ich jetzt auch sehr, sehr deutlich bei Köln. Auch dass Martel und Kraus ja, also die haben ja auch mal abgesehen jetzt von diesem einzelnen Spiel, auch beide schon beide Positionen diese Saison gespielt. Also die werden auch, ich wüsste jetzt auch nicht, was der Grund dafür ist, warum man den einen so oder den anderen so startet. Da wird Kwasniok irgendeine Idee haben und deshalb spielt das dann in dem Spiel so und im nächsten kann es wieder anders sein. Ja. Nee, also hat mir eigentlich insgesamt bis aufs Ergebnis ganz gut gefallen. Das FC-Spiel war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich das anzuschauen im Stadion. Und ist auch was ich eben nur am Fernsehen in dieser Art und Weise noch nicht so wahrgenommen habe. Aber kommen wir jetzt nochmal auf das Spiel in Hoffenheim zurück. Wie gesagt, für mich, ich würde vermuten, dass Meiner raus muss. Und dann kommt entweder Bülter für ihn rein oder Lund. Und Ache bleibt, glaube ich, drin. Weil er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat das Tor vorbereitet, hatte noch eine richtig große Chance, wo er ein bisschen Pech hat, dass der nicht einen halben Meter weiterkullert und über die Linie geht, bevor Jacques da rankommt. Also ich glaube, Ache bleibt erstmal drin. Gut, bei Kwasniok weiß man nie so zu 100%. Vielleicht überlegt er sich für das Spiel was anderes und dann spielt auf einmal Waldschmidt oder so. Aber von der Leistung her, Kwasniok hat auch Ache gelobt. Ich glaube, dass er raus musste, hatte auch damit zu tun, dass er eine Kopfverletzung hatte innerhalb des Spiels, wo es schon ordentlich gerumst hat. Ja, also das wäre so meine Einschätzung zur Kölner Aufstellung. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Hoffenheimer Seite Ranac für 2,03 kann man auf jeden Fall machen. Gerade erstmal ist er absolut gesetzt, das ist ein Pluspunkt und dann hat er ja sehr, sehr langsam angefangen mit den Punkten bei Comunio. Zuletzt hat er einen Punkt gegen die Bayern gemacht, dann aber in drei der letzten vier Spiele immerhin drei Punkte geholt, wie ein Uhrwerk, immer 3-3-3. Das, meine ich, kann man ganz gut machen noch zu dem Marktwert. Wer eine absolute Premium-Option ist für mich, das ist Kufal. 5,48 Millionen ist der Marktwert. 5,6 Punkte im Schnitt. Natürlich ist da auch schon ein Tor drin, ja, wo man sagt, kann man nicht unbedingt einplanen für einen Rechtsverteidiger. Aber selbst wenn man das Spiel mit seinem Tor rausrechnet, dann hat er in den vier anderen Spielen 18 Punkte gemacht. Ja, das noch zu diesem Marktwert. Das ist eine absolute Premium-Option. Und er hat natürlich die Offensivqualität. Also gut möglich, dass dieses eine Tor nicht das einzige bleibt, was er in dieser Saison schießt. Also Kufal finde ich sehr, sehr spannend. Da würde ich reingehen. Auf Kölner Seite Marius Bülter, 6,06. Heute mal, wenn er bei euch jetzt gerade auf dem Transfermarkt ist, ich würde unbedingt den ganzen Tag warten, was kommt rein an News, wie geht's Bülters Achillessehne. Wenn er spielen kann am Freitag, dann finde ich, ist er für 6,06 ein absolutes Schnäppchen. Ja, mittelfristig, selbst wenn er ausfällt, gehen wir mal davon aus, dass er nach der Länderspielpause topfit wiederkommt. Dann finde ich aber, die 6,06 ist dann immer noch okay, aber nicht so, dass ich sage, da müsst ihr unbedingt reingehen. Und dann als direkte Konsequenz davon, dass mir Meiner nicht so gut gefallen hat, finde ich, kann man Lund holen. 2,34 Millionen ist der Marktwert. Stand dreimal in der Startelf in dieser Saison von 5 Partien. In diesen 3 Partien, wo er gestartet ist, hat er 10 Punkte geholt. Also es ist zumindest eine sehr solide Option zu diesem Marktwert. Und dann kommen wir zum Tipp. Einen habe ich noch vergessen. Da muss ich auf die nächste Seite scrollen, unseres Dokuments. Da steht noch Ragnar Ache für 4,23 Millionen, 6 Punkte beim Startelfdebüt. Das könnte so ein bisschen das Coming-out gewesen sein. Er war ja der Spieler, wo man sagt, da ist der einzige eigentlich von den FC-Neuzugängen, der so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Startelfdebüt gegen Stuttgart war sehr ordentlich. Punkte waren ordentlich, dadurch, dass er natürlich auch das Tor vorgelegt hat, aber kann dem Kölner Spiel, glaube ich, sehr gut tun, weil er ein einzigartiges Spielerprofil hat. Das war dann ja auch so. Mein Nebenmann fragte dann, als Ache rausgeht, wer soll denn jetzt vorne in Sturm? Und dann hat der Thielmann als echter Neuner agiert. Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp als Ache. Den hast du und nicht einfach nochmal im Kader. Ja, weil ja Tigges nicht mehr da ist. Sonst hättest du ja einen quasi gleichwertigen Ersatz. Aber fehlt er dir. Ja. Der stümpert ja jetzt bei Paderborn rum. Ja, genau. Dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich fürchte fast, dass Hoffenheim sich hier knapp durchsetzt. Es gibt einen sehr unglücklichen Sieg wieder, dass Köln das Glück im Moment nicht auf Kölner Seite, 2-1 für die TSG. Ja, Hoffenheim ist zu Hause erwartbar schlecht momentan unterwegs gewesen. Kein einziges Spiel zu Hause gewonnen bisher. Und ich glaube, der Trend geht weiter. Ich glaube, Kwasniok findet eine Lösung dafür, Touré tief zu verteidigen, weil das ist so das Einzige, was Hoffenheim wirklich gefährlich macht. Und dann tippe ich auf ein 1-2, also ein Kölner Sieg. Okay, ja, würde mich freuen. Und damit gehen wir rein in den Samstag und starten damit der Partie Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Die Leverkusen haben noch nie ein Heimspiel gegen Union verloren. Es gab 3 Siege und 3 Remis in der Bundesliga und zudem 2 Siege im DFB-Pokal. Gut, man könnte auf der anderen Seite sagen, sie haben auch nur 50% der Heimspiele in der Bundesliga gegen Union gewonnen. Dann würde es direkt wieder ganz anders klingen. Worauf sie auf jeden Fall aufpassen müssen, die Leverkusen, da ist das Umschaltspiel von Union. Die haben in dieser Saison bereits 3 Kontertore erzielt. Das ist zusammen mit Bayern und Frankfurt der Liga-Bestwert. Die Leverkusener hingegen noch ohne jegliches Kontertor in dieser Saison. Und dann gibt es natürlich auch da einen ausgerechnet Faktor Robert Andrich von 2019 bis 2021 bei Union Berlin unterwegs gewesen. 59 Bundesligaspiele, 6 Tore und er hat noch nie gegen seinen Ex-Verein verloren. 4 Siege, 2 Remis, das ist Andrichs Bilanz gegen die Eisernen. Nick, Feuer frei, bring uns mal auf Stand, was das Spiel angeht. Ich muss ganz kurz, bevor wir jetzt hier reingehen, einmal, weil du gerade Umschaltaktionen sagst. Und Umschaltaktion heißt bei Union natürlich Oliver Berg mit seinem Tempo. Aber, und das dachte ich ja eigentlich, heißt auch Elias Ansa mit seinem Tempo in der zweiten Liga auch 35 km/h gelaufen. Schätz mal, wo der Topspeed von Elias Ansa in dieser Saison gerade steht. Ja, wenn du das so anteaserst, sage ich 33,6. 32,75 ist der aktuelle Topspeed diese Saison. Und das ist ja mal locker 2 bis 3 km/h langsamer, als er letzte Saison war. Ja. Also das hat mich sehr, sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Ich dachte, er hat vielleicht noch gar keinen richtig langen Sprint angezogen. Ne? Ja, genau. Also anscheinend ist der bisher wirklich noch gar nicht in irgendwie Umschaltaktionen gekommen, was ja eigentlich seine große Stärke ist. Umso verwunderter, wie gut er jetzt ist. Aber wir fangen natürlich personell bei Leverkusen an. Ich wollte mich nur da gerade drauf beziehen, dass wir bei den Umschaltaktionen sind. Bei den Leverkusen mit dem Bart. Bei Leverkusen fällt Schick aus, hat sich eine Faszienverletzung im Oberschenkel zugezogen. Glück, dass die Länderspielpause jetzt ist, dadurch wird er 2 Spiele, das heißt ein Bundesligaspiel ausfallen, heute Abend in der Champions League und dann am Wochenende in der Bundesliga. Danach gegen Mainz ist ein Comeback möglich, ob er es schafft, ist aber auch nicht sicher. Also es könnte auch sein, dass er das noch verpasst. Palacios fällt genauso aus wie Terrier. Fraglich sind Teller, der Knieprobleme hatte und das Champions-League-Abschlusstraining verpasst hat. Und auch so ein bisschen fraglich ist Robert Andrich, der Adduktorenprobleme hatte, beim Champions-League-Abschluss aber wieder dabei war. Aber natürlich da dann die Situation, wenn er jetzt heute Champions-League spielt und hat schon Adduktorenprobleme, kann es natürlich sein, dass er der dann am Wochenende eher kein Kandidat für die Startelf ist, rausrotieren muss oder so. Da so ein bisschen Vorsicht walten lassen, auch mal drauf achten, wie lange er heute Abend spielt, wie fit er heute Abend ist und so weiter. Ihr kennt das. Für Leverkusen war es zuletzt ja nicht ganz so erfolgreich tatsächlich. Schwer umkämpftes 2-1 auf St. Pauli geholt, nach dem 1-1 gegen Gladbach jetzt nicht so richtig der Turnaround, den man sich erhofft hat. Heute Abend mit PSV Eindhoven auch einen eigentlich richtig schweren Gegner bekommen. Also Leverkusen ist noch nicht ganz zurück in der Spur. Da muss schon jetzt noch was passieren. Das Schick ausfällt, macht es jetzt nicht einfacher. Ich gehe davon aus, dass Kofan vorne als Stürmer reinrückt. Poku nach dem Siegtor, zumindest in der Champions League heute, erwarte ich ihn in der Startelf. Ob es dann am Wochenende auch so ist, dass Poku der klare Kandidat ist, hinter der Spitze mit anzufangen, müsst ihr halt schauen. In der Schaltzentrale genauso alles offen. Garcia, Andrich und Fernandes. Ich gehe davon aus, dass heute Abend Andrich starten wird in der Champions League und dann am Wochenende Pause kriegt. Das heißt, Garcia-Fernandes wäre dann das Duo. Kann aber natürlich alles anders sein, wenn Andrich heute Abend auf der Bank sitzt. Also da müsst ihr auch ein bisschen selbst schauen. Und rechts hinten, beziehungsweise auf der rechten Schiene, erwarte ich zumindest in der Champions League auch Vázquez zurück und dann in der Bundesliga wahrscheinlich auch. Auch hier wieder, wenn er nach 18 Minuten Krämpfe hat und trotzdem noch 20 Minuten weiterläuft, dann wird er am Wochenende wahrscheinlich auch wieder eine Pause machen. Also da müsst ihr so ein bisschen selbst einen Blick drauf haben. Bei Union fehlen weiterhin Markgraf und Burcu. Bei Sko wissen wir immer noch nicht. Er hat zuletzt weiter angeschlagen gefehlt. Deswegen ist er bei mir in der Fraglich-Kategorie. Ich gehe aber davon aus, dass er auch zumindest dann erstmal kein Startelf-Kandidat ist. Baumgart hatte auch gesagt, er möchte da vorsichtig sein. Er möchte nichts hetzen. Er möchte ihn voll fit zurückhaben, bevor er ihn einsetzt. Und dann gehe ich davon aus, dass man ihm, ja, also wenn er fit ist, wird er, zumal es Köhn auch nicht schlecht gemacht hat, erstmal auf die Bank gehen. und dann in der Länderspielpause darf er sich wieder stabilisieren und dann danach angreifen, denke ich mal. Die Unioner haben nach dem furiosen Sieg in Frankfurt irgendwie jetzt sehr stark nachgelassen. Ganz, ganz biederes 0-0 gegen den HSV hingelegt. Man hatte den Elfmeter, den man vergeben hat. Danach noch 2-3 weitere okaye Chancen, mit denen man eigentlich zumindest insgesamt irgendwie eins, eher fast schon 2 Tore irgendwie machen muss. Aber Heuer Fernandes war sehr gut, hat den Sieg für die, den Punkt für die Hamburger festgehalten und Union dadurch den Sieg so ein bisschen verwehrt. Ja, da kann man natürlich über diese rote Karte für Vieira reden. Für mich rot richtig. Aber was Querfeld daraus macht, ist eine absolute Lächerlichkeit. Also er wird an der Brust getroffen und rollt sich an den Kopf fassend umher. Ich habe die Szene gesehen und dachte, ich bin irgendwie blöd. Und er hat ihn doch irgendwie getroffen, in den Kopf abgesäbelt und ich jetzt nur nicht mitgekriegt. Aber er tritt ja einfach gar nicht, also der Kontakt ist ja gar nicht mehr in der Nähe des Kopfes. Also da wünsche ich mir dann immer so eine Schauspielgelbe einfach on top. Also wenn man sich das Regelwerk durchliest, dann steht da, dass eine gelbe Karte für eine Schwalbe gilt, wenn man einen Foul oder eine Verletzung vortäuscht, die so nicht stattgefunden hat, um den Schiedsrichter zu beeinflussen. Und wenn man sich an den Kopf fasst und schreit und umherwälzt, um dem Gegner eine rote Karte zu ziehen, obwohl man schlichtweg keine Verletzung am Kopf hat, dann ist das für mich eigentlich etwas, was auch in die Definition einer Schwalbe fällt und damit eine Schwalbengelbe gerechtfertigen würde. Es wird leider nicht so gemacht, obwohl das Regelwerk es hergibt, aber für mich absolut unsportlich und eklig, so da aus der Situation rauszugehen. Ja, hast du vollkommen recht, Nick. Ich wollte dir nur zustimmen. Du schaust so überrascht, ne? Passiert ich nicht so oft. Ich habe irgendwie von dir jetzt eine polarisierendere Antwort erwartet als ja. Nein, muss lebenslang gesperrt werden wegen HSV. So. Nee, wir sind ja gerade, achso, du bist bei Vieira, okay, ja, okay. Ich habe vergessen, dass da deine Antipathie auch noch mitspielt gegen den HSV. Ja, also wie gesagt, ich finde das Einsteigen mit Rot trotzdem richtig bewertet, aber naja, der hat ja jetzt auch 2 Spiele Sperre bekommen, kommen wir dann beim HSV später drauf. Bei Union hat sich Leitsch links hinten, wie erwartet, gegen Rote durchgesetzt. Da hatten wir letzte Woche schon drüber geredet, dass ich da Leitsch wieder zurück in der Startelf sehe. Für mich jetzt auch wieder so ein bisschen die Frage, ob Rote sich vielleicht im Fernduell gegen Querfeld durchsetzen könnte. Hat er in dem Fall jetzt nicht gemacht, ist eingewechselt worden als Flügelspieler für Köhn. Da hat er es jetzt auch nicht unbedingt super gemacht. Von daher, ich gehe davon aus, der ist jetzt erstmal wieder in der Backup-Rolle. Köhn ja sowieso dann auch mit Sko im Duell. Also ja, eher kein Thema. Gegen Leverkusen jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, ob man dann vielleicht eine etwas defensivere Herangehensweise mit 3 Zentrumsspielern wählt, um Leverkusens Zentrumsspiel so ein bisschen zu zerstören. Schäfer statt Berg dann vielleicht eine Option oder statt Ansa, beides möglich. Könnte aber auch sein, dass Schäfer vielleicht für Haberer reinkommt, also Haberer auch nicht 100% gesetzt, aber Schäfer drängt da anscheinend so ein bisschen in Richtung Startelf momentan. Sehr spannend finde ich natürlich Poku nach dem späten Siegtor, was er da nach Einwechslung gemacht hat. 4,81 kann man reingehen, Kofan für 4,33 natürlich für dieses eine Spiel auch jetzt auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Investition. Tapsoba 5,97 hat zuletzt sehr gut gepunktet, auch mit dem Tor. Leitsch 4,66 Millionen ist gut dabei, geht punktemäßig bestimmt auch noch ein bisschen was, aber das finde ich spannend. Und dann Tim Skarke, der ist kein Startelf-Kandidat, aber ist ein spannender Einwechsler. Ist jetzt 4-mal in Folge eingewechselt worden, immer so 1-2-3 Punkte mitgenommen. Für 1,52 Millionen, finde ich, kann man das als Auffüller durchaus machen. Wenn ihr da jemand günstigen sucht, kann man mit Skarke auch reingehen. Ich glaube, am Ende wird es ein eher unansehnliches Spiel. Union wahrscheinlich eher auch so ein bisschen defensiver eingestellt. Leverkusen müde und nicht so richtig, halt gegen Union. Ich glaube, am Ende entscheiden sie es dann doch irgendwie glücklich für sich und ich tippe auf einen 1-0 Heimsieg. Klingt alles schlüssig, was du sagst. Von daher klingt mein Tipp eher unschlüssig. Ich hab hier ein 3-1 für Leverkusen. Vielleicht tut das auch ganz gut, dass Schick nicht dabei ist. Mal sehen. Ja, also man weiß ja nicht, vielleicht. Also aus dem Spiel raus hat er mich jetzt noch nicht so überzeugt in dieser Saison. Ja, also ich sehe da vielleicht doch Silberstreif aus Leverkusener Sicht, zumindest in dieser Partie gegen Union. Nächstes Spiel, der SV Werder Bremen empfängt den FC St. Pauli. Die Bremer, keines der letzten 4 Bundesliga-Heimspiele gewonnen, das ist natürlich saisonübergreifend. 3 Unentschieden und dann die 0-3 Niederlage gegen Freiburg. St. Pauli, Die hatten zuletzt 4 Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie nicht verloren und dann gab es das 0-2 in Stuttgart. Also beide Teams sozusagen mit Enden von ungeschlagen Serie gehen sie rein in diese Partie. Bremen insgesamt in der Bundesliga noch nie ein Heimspiel gegen St. Pauli verloren. 6 Siege, 3 Remis. Mehr Heimpartien ohne Niederlage schaffte Werner einzig gegen Uerdingen. Also ja, 13 war das damals in Serie. Das heißt, da müsste man jetzt noch 4-mal gegen St. Pauli das regeln. Schauen wir aufs Personal. Bei Werder, Weiser, Stark, Wöber und Demann, die werden alle noch ausfallen. Vermutlich auch Mio Backhaus. Ja, also aus verschiedenen Gründen. Erstmal mit der Schulterverletzung, da hat man noch keine so genaue Diagnose. Es heißt, dass er auf jeden Fall nach der Länderspielpause wieder da ist und dass es halt für diese Partie knapp wird. Und dann ist noch der andere Faktor, dass Karl Hein wirklich absoluter Gewinner war. Dieses Spiel beim FC Bayern hat sehr, sehr gut gespielt. Eine richtig gute Ausstrahlung, finde ich, für einen Torhüter. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist so ein bisschen das Problem, dass Werder keine Aktien hat bei Karl Hein. Ja, es ist eine Leihgabe ohne Kaufoption, meine ich. Und das sonst, glaube ich, könnte man durchaus drüber diskutieren, wenn er jetzt nochmal ein richtig gutes Spiel macht. Backhaus hat bis jetzt sich wenig zu Schulden kommen lassen, hat aber auch wirklich nicht souverän gewirkt. Ob man dann sagt, da gibt es einen Wechsel. Aber das wäre halt, du hast da Zetra gehen gelassen, um Backhaus als Bundesliga-Torwart aufzubauen. Dann ein Leihtorwart vom FC Arsenal reinzustellen, den du dann im Sommer wieder abgehst, das wäre so das Dümmste, was man machen könnte, aus meiner Sicht. Dazu muss man ja auch sagen, gegen die Bayern sehen Torhüter ja auch einfach häufig mal plötzlich gut aus. Also, keine Ahnung. Hm. Jan Sommer war jetzt kein schlechter Torwart, so, das ist ja momentan einer der Besten, aber der hat ja schon auch immer gegen die Bayern nochmal das beste Spiel seiner Karriere gemacht. Jedes Jahr wieder, ja, zum Beispiel. Also, gibt ja schon immer wieder Torhüter, die einfach so diese Bayern-Spiele immer einfach drin haben. Ja, aber ich finde trotzdem, wenn du das erste Mal auf so einer riesigen Bühne spielst, da so eine Leistung abzurufen, das finde ich schon stark. Bei Mio Backhaus hatte ich bei jedem Spiel bislang das Problem, das Gefühl, oh, der ist auch noch ein bisschen nervös. Gerade so bei so hohen Flanken und so wirkt das so ein bisschen flatterig. Also ich gehe davon aus, dass wir so schnell keine Torwartdiskussion in Bremen haben. Ja. Ich glaube, man sieht intern vermutlich sehr klar die Entwicklung von Arthur Bolo als das, was man machen möchte. Der hat auch ein relativ schwaches erstes Jahr gespielt. Jetzt einer der besten Torhüter der Bundesliga. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld. So. Und ich gehe davon aus, dass sie mit Backhaus haben. Felix Agu, der sollte auch wieder, der hat einen Schlag aufs Schienbein bekommen Dienstag, soll aber wohl wieder fit sein. Auch das wäre natürlich ein Ausweg, wenn man ihm eine Pause gönnen will, dass man sagt, naja, er musste mit dem Training aussetzen, er ist nicht so richtig bei 100%. Ja, das nur mal für den Hinterkopf. Münchenspiel haben wir angesprochen, dass Karl Hein geglänzt hat. Ansonsten war man relativ chancenlos. In Bremen ist der Schnack, jetzt fängt die Saison richtig an. Ich halte das für ein bisschen gefährlich, ja, weil du damit den Druck, der sowieso schon da ist, aufgrund der tabellarischen Situation, ja, dass man im Moment auf Platz 15 steht, sowieso schon da ist. Aber sagen wir mal so, 4 Punkte nach 5 Spieltagen, das hätte ich vermutlich vor Saisonstart sogar unterschrieben, wenn man bedenkt, dass von den ersten 5 Spielen nur Gladbach letztes Jahr nicht in den Top 5 war. Also Frankfurt, Leverkusen, Bayern alle schon gehabt, dazu Freiburg und das Auswärtsspiel in Gladbach. Da, sage ich mal, sind 4 Punkte jetzt nicht, dass man sagt, boah, da haben sie aber krass unterperformt. Einfach nur von der Papierform. Jetzt ist St. Pauli, Heidenheim, Union. Das sind die nächsten 3 Spiele. Und da wird sich auch so ein bisschen die Richtung vorgeben für zumindest mal bis zur Winterpause aus Bremer Sicht. Heißt aber auch, jetzt kann man eigentlich ganz gut in Werder investieren. Mannschaft ist noch eine Wundertüte. Also nach diesem Gladbach-Spiel, wo vieles sehr gut aussah, kam dann ein sehr zähes Spiel gegen Freiburg, was man auch nicht zwingend verlieren muss, schon gar nicht in der Höhe. Aber es gehört dann eben dazu, dass man das dann trotzdem macht. Deswegen glaube ich, dieses Spiel wird viel verraten. Auf wen wir erstmal nicht bauen können, ist Keke Top. Ist ein bisschen unglücklich, weil ich ihn gerade in mein Team geholt habe. Einfach mal so. Aber der spielt jetzt bei der U23. Hat gestern sein Debüt gegeben gegen den VfB Lübeck. Werder hat direkt 4-0 gewonnen mit einem starken Top. aber ohne Tor, das nur mal. Aber ist dann nicht vielleicht ein guter Einsatz bei der U23 auch ein Argument, wenn sich alle anderen nicht anbieten? Ja, das wurde so gesagt. Also. Trotzdem, ich meine, es haben sich alle anderen nicht angeboten. Top hat sich sogar aktiv angeboten mit einem sehr starken Joker-Einsatz gegen Leverkusen. Hat ihm nicht viel gebracht. Ja, aber ich meine, wenn er sich jetzt nochmal Spielpraxis geholt hat, guter Einsatz. Also ich würde es nicht ganz, ich sehe ihn jetzt auch fürs Wochenende nicht als klarer Kandidat, aber vielleicht halt dann nach der Länderspielpause, könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir gehen ja am Ende nochmal auf die Spieler, die über die Länderspielpause gut steigen könnten. Ich habe bei Top tatsächlich drüber nachgedacht, genau aus dem Grund, ob ich ihn nehmen will, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich glaube, dass nicht genug Communio-Manager den Hype-Train mitfahren, dass du wirklich Geld damit verdienen kannst. Ja, so ist es. Ja, generell bei Werder, eine Position ist unklar. Wer spielt in der Sturm? Spitze, Grüll, Njima oder vielleicht doch Boniface? Das sind die Kandidaten. Mein Tipp wäre Grüll. Ja, aber ohne Gewehr. Ja, und Agu sollte es da so ein bisschen, haben wir schon drüber gesprochen, wäre Schmidt der Nachrücker. Auf der anderen Seite bei St. Pauli, Nemeth und Jones sind sicher nicht mit dabei. Irvine sehr wahrscheinlich, setzt jetzt schon über 2 Wochen aus mit muskulären Problemen und ist immer noch nicht wieder im Training. Also ich würde vermuten, dass er dann in der Länderspielpause wieder eingreifen kann. Also er ist auch 32, das geht dann manchmal nicht ganz so schnell mit dem muskulären Problem. Du hast es schon angesprochen, dass sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben gegen Leverkusen, die Chancen nicht genutzt haben, so habe ich es auch gesehen. Dementsprechend gibt es jetzt auch nicht so, dass man sagt, da muss Blessin auf jeden Fall was ändern. Wer mal starten könnte, das gibt schon länger die Diskussion, das wäre Kaas. Vermutlich für den etwas abgekühlten Huntonji, der, ich sag mal, seine Gala-Vorstellung im Derby jetzt nicht in allen späteren Spielen dann noch so bestätigen konnte. Und in der Dreierkette, da durfte gegen Leverkusen Ritzka mal anstelle von Dzvigala beginnen, neben den gesetzten Smith und Wahl. Das könnte auch wieder zurückgehen, da meine ich, ist so ein bisschen 50-50. Ritzka hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, aber Dzvigala eigentlich im Vorfeld auch nicht. Druck liegt eindeutig bei Werder vor dieser Partie, wenn man das tabellarisch sich anschaut, und das könnte ein Vorteil sein für St. Pauli. Muss man erstmal sehen, wie diese neu formierte Werder-Mannschaft damit umgeht. Ja, weil da muss ein Ergebnis her, aus Bremer Sicht. Ja, du kannst nicht immer sagen, jetzt fängt die Saison richtig an. Wenn du jetzt, also noch ist alles okay, aus Bremer Sicht, wenn du das Spiel verlierst, dann wird's ungemütlich an der Weser. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ich glaube trotzdem, dass Werder zumindest hier offensiv wieder ein bisschen in die Spur findet. Bangula ist da ein Schlüsselspieler, 6,62 Millionen kann man machen. Jens Day, 7,41, ist teuer, ist sein Geld aber durchaus wert. Ja, wenn ein Spieler 5 Punkte holt beim 0-4 in München als Mittelfeldspieler, dann, also ich meine, in welchem Spiel hast du dann Angst, ihn einzusetzen? Ja, in keinem. Kannst du immer bringen. Der wird das eine oder andere Tor machen. Ist kein Schnäppchen. Ja, aber ist auf jeden Fall einer, der sein Geld wert ist, aus meiner Sicht. Eine Wildcard ist eher Cameron Puertas, 5,17 Millionen. Sehr starkes Debüt in Gladbach, wo er auch 5 Punkte gemacht hat. Danach 2x0 Punkte, als bei Werder offensiv auch nichts zusammenlief. So, das hängt zusammen. Ich glaube, er kann jemand sein, der sehr gut punktet, sofern offensiv es Akzente gibt bei Werder. Und da eben, ich habe die nächsten 3 Spiele angesprochen, zumindest mehr Offensive zu erwarten ist bei den Bremern, finde ich, Puertas für knapp über 5. Auch noch okay. Ich bin auch mal optimistisch und sage, Werder setzt sich hier knapp durch. Es gibt einen 2-1-Sieg. Ich nehme den Bonus, den du eben schon erwähnt hast, dass es für Werder um viel geht und St. Pauli frei aufspielen kann, und gehe ganz knapp in die andere Richtung. Ich tippe auf 2-3. Okay. Wäre zumindest für die Bremer Offensivspieler vermutlich trotzdem dann eine deutliche Steigerung, was die Punkte ausbeutet. Ich glaube halt, dass die Kiezkicker hier versuchen, offensiver zu spielen, weil sie jetzt die letzten 2 Spiele so ein bisschen Probleme hatten mit Tore schießen, danach korrigieren und dann dafür so ein bisschen vielleicht die Stabilität verlieren könnten. Das ist so mein Guess bei dem Tipp. Ja, könnte dann ein interessantes Spiel werden. Nächstes Spiel, sicherlich auch interessant. Borussia Dortmund empfängt RB Leipzig. 13 Punkte nach 5 Spieltagen sind Dortmunds beste Ausbeute seit 8 Jahren, saisonübergreifend, der BVB sogar schon seit 13 Bundesliga-Partien ungeschlagen. Also es klickt richtig unter Kovac, kann man sagen. Allerdings gegen Leipzig hat es zuletzt nicht so funktioniert. Seit dem Sieg im DFB-Pokalfinale 2021 hat man 6 der 8 Bundesligaspiele gegen die Leipziger verloren. Also, ja, es ist so ein bisschen der Angstgegner der jüngeren Historie. Historisch könnte es auch sein, sollte Dortmund 0 gewinnen. Das wäre nämlich das erste Mal in der Clubhistorie, dass sie 5-0 Siege in Serie schaffen. Also Niko Kovac richtig am Kochen. Und dann noch eine kleine Quizfrage, ja, für dich, Nick, und auch für euch da draußen. Seit Leipzig ist 2016 in die Bundesliga aufgestiegen. Wer holte seitdem mehr Punkte? Dortmund oder Leipzig? Na, wahrscheinlich die Leipziger, wenn du so fragst. Nee, siehste, Fangfrage. Dortmund. Ja, aber 32 Punkte mehr als die Leipziger. Also es sind die zweit- und drittbesten Teams seit Leipziger Bundesliga-Zugehörigkeit hinter dem Bayern. Ja, da ist Dortmund auf 2 und Leipzig auf 3 in diesem Zeitraum. Gut, dann darfst du uns alles Weitere erklären, was es zu wissen gibt zu diesem Spiel. Ja, Duranville ist weiter raus. Anselmino hat wohl einen Rückschlag im Rehabilitationsprozess erlitten und fällt jetzt noch weiter aus mit muskulären Geschichten. Bei Emre Can ist auch so ein bisschen unklar. Es zieht sich wohl mit der Adduktorenverletzung. Fraglich habe ich mal mitgelistet Nico Schlotterbeck, weil ich nicht weiß, ob er, wenn er am Wochenende Startelf spielt, ich gehe davon aus, er wird in der Champions League Startelf spielen, dann am kommenden Wochenende nochmal die Startelf schafft, so kurz nach der Rückkehr. Deshalb da so ein bisschen Risiko mit drin, dass er vielleicht nicht in der Startelf steht. Gilt genauso auch für Guirassy, der am Wochenende kurzfristig mit muskulären Problemen passen musste. Soll jetzt für die Champions League wieder einsatzbereit sein. Ich gehe davon aus, er geht wieder rein. Und dann könnte er am Wochenende vielleicht nochmal von der Bank kommen oder pausieren. Und Fabio Silva, nachdem er sein Comeback gegeben hat, dürfte auch noch nicht fit sein für 90 Minuten. Aber sonst läuft es eigentlich bei Dortmund. Die haben, ich habe es gerade schon gesagt, Guirassy kurzfristig verloren. Brandt ist reingekommen und hat absolut überragend gespielt. 2 Assists, das Spiel komplett dominiert. War wirklich so gut, dass man sich fast fragen muss, ob man Guirassy jetzt eigentlich aktiv auf der Bank lassen will, so gut wie das vorne war. Ich gehe aber davon aus, dass er für wahrscheinlich Maxi Bayer heute Abend in der Champions League startet, dann Adeyemi, Brandt dahinter. Das ist so mein Guess momentan. Am Wochenende könnte das dann aber wieder anders sein, wenn Adeyemi sich vielleicht nicht so gut macht oder Brandt und dann geht Bayer da wieder in die Startelf, damit man Frische hat. Da ist ja eigentlich alles offen gerade. Müssen wir mal schauen. Vielleicht sehen wir auch heute Abend wieder Adeyemi, Bayer und Brandt im Trio, wenn Guirassy noch nicht fit ist und dann blamieren sich alle drei. Am Wochenende spielt dann plötzlich Chukwuemeka und Bellingham auf der Doppelzehn oder so. Wer weiß das schon. Aber Stand jetzt sieht es danach aus, als würden wir so dahin gehen. Die Situation im restlichen Kader kennt ihr eigentlich auch. Also defensives Mittelfeld aktuell, Sabitzer und Metscher die Nase vorn. Am Wochenende könnte es Rotation geben. Bellingham wahrscheinlich so der erste Kandidat, sogar über Groß da für einen Metscher reinzukommen. Rechte Wingback-Position wahrscheinlich noch das, wo es knapp ist. Derjenige, der nicht Champions League spielt von Riasson und Koltu, hat wahrscheinlich die besseren Chancen, dann am Wochenende zu spielen. Gleichzeitig, wenn Schlotterbeck eine Pause braucht, wäre Riasson auch wahrscheinlich dann erstmal der erste Kandidat, um hinten reinzurücken. Das hat er zuletzt gut gemacht. Ich sehe da Süle noch nicht direkt wieder als Platzhirsch, wenn er da, wenn da jemand gebraucht wird, als Innenverteidiger 4 gerade quasi, könnte durchaus Riasson auch hinten spielen. Also das auch eine Option. Nico Schlotterbeck soll ja auch für Deutschland in der Länderspielpause spielen. Da wird man wahrscheinlich auch vorsichtig sein an der Nagelsmann-Stelle, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Dortmund dann vielleicht sagt, ey, du hast jetzt gerade in relativ kurzer Zeit nach der Verletzung 3 Spiele über 90 Minuten gemacht. Wir geben dir jetzt mal ein Spiel Pause, damit du dann in Ruhe in die Länderspielpause gehen kannst. Bei Leipzig fallen derzeit mit Finkgräfe, Nedeljkovic, Henrichs und Schlager mehrere Spieler aus. Laut LVZ ist Schlager auch noch über die Länderspielpause hinaus weg. Also selbst danach könnte es kritisch werden mit der Rückkehr. Bei Henrichs weiß man nicht so richtig, wo es hingeht, aber es klingt jetzt zuletzt so, als könnte die Länderspielpause bei ihm der Wendepunkt sein, dass er danach dann ein Kaderkandidat ist. Finde ich sehr spannend. Fraglich zudem Baumgartner, der musste am Dienstag im Training pausieren. Da gab es jetzt aber die Meldung, das sei nur Belastungssteuerung, das sei nicht so schlimm, aber sollte man mal im Hinterkopf behalten. Die Sachsen haben aus diesem Katastrophenstart eine überragende Reaktion gemacht, also sich von Bayern total abschießen lassen. Wir wissen heute, Bayern schießt gefühlt jeden momentan ab und dann 4 Siege geholt. Gegen Wolfsburg war es spielerisch auch wieder so ein bisschen mager, nicht so ganz überragend. Einzig Bakayoko hat mich wirklich, wir haben es Thema vorher schon gehabt, absolut überzeugt. Der war richtig gut, auch in dem Spiel. Am Ende dann, ja, wohlverdient den ja, nach 8 Minuten schon getroffen, aber später war es dann der Siegtreffer von Bakayoko gewesen. Also da, das finde ich schon überzeugend. In der Zentrale, ich bin noch nicht so 100% glücklich mit Uedra Ogo, Seiwald und Baumgartner als Trio. Gerade wenn Baumgartner ein bisschen Probleme hat, könnte ich mir vorstellen, dass er dann der Erste ist, der da vielleicht mal eine Pause kriegt. Bansusi, Maximovic, für mich so die Kandidaten, vielleicht auch Kampel, wenn man Uedra Ogo eine Position vorziehen will, das sind so die Kandidaten, die da reinkommen könnten. Links außen, ich erwarte Diomande wieder in der Startelf. Nusa könnte zurückkehren, aber es würde mich dann schon so ein bisschen überraschen. Beim Personal Julian Brandt, 7,94 Millionen, super spannend nach dem Auftritt am Wochenende. Sabitzer, 5,88 Millionen mit zuletzt 5 und 6 Punkten, auch richtig gut. Bei Leipzig David Raum, 8,3 Millionen, der liefert richtig ab. Klar, er hat auch getroffen jetzt mit 14 Punkten, aber dann auch jetzt letztes Wochenende 7 Punkte ohne Tor geholt. Sehr, sehr stark, bereitet die zweitmeisten Chancen in der Bundesliga vor momentan. Und Uedra Ogo, 4,38 Millionen, bleibt für mich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich glaube, müde Dortmunder werden es schwer haben gegen Leipzig momentan, die sehr auf defensive Stabilität getrimmt sind und dann erst angreifen, was ein bisschen untypisch für Leipzig ist, aber das scheint gerade deren Erfolgskonzept zu sein. Und deshalb glaube ich, dass dann beide stabil genug sind und es am Ende auf ein 0-0 hinausläuft. Ich habe hier einen 2-0-Sieg für den BVB. Ich glaube, da läuft es im Moment und man bekommt dann hinten raus noch die Kurve mit 2 Treffern. Nächste Partie, Augsburg gegen den VfL Wolfsburg nach dem Sieg in Freiburg zum Saisonauftakt. Ja, da wurde nicht nur Sandro Wagner allen Ortens schon wirklich sehr hoch gelobt, sondern danach hat Augsburg dann auch 4-mal in Folge verloren. Ja, und von diesen Lobeshymnen ist jetzt nichts mehr übrig. Ist die einzige Mannschaft, die letzten 4 Partien alle verloren hat. Aber auch die Wolfsburger kommen jetzt nicht gerade mit breiter Brust. Sie haben in den letzten 4 Spielen auch nur 2 Punkte geholt. Die letzten beiden Partien hat man sogar verloren. Und jetzt geht's nach Augsburg, die saisonübergreifend seit 6 Heimspielen auf einen Sieg warten. Die letzten 4 Heimspiele hat man alle verloren. Das ist bereits eingestellter Vereins-Negativrekord. Könnte den jetzt also überbieten mit der 5. Heimniederlage in Serie. 7 Heimspiele. Ohne Sieg wären auch eingestellter Vereinsnegativrekord. Also im Moment purzeln die Rekorde auf der falschen Seite beim FC Augsburg. Was vielleicht Mut macht, letzten Heimsieg gab es im März diesen Jahres und natürlich hieß der Gegner damals VfL Wolfsburg. Also vielleicht schließt sich hier ein Kreis. Schauen wir erstmal aufs Personal. Bei Augsburg fehlt Ruveleov mit Innenbandriss. Vermutlich ist er nach der Länderspielpause wieder dabei. Aber 100% sicher ist das nicht. Riede hat das Training abgebrochen am Dienstag. Da wissen wir jetzt noch nichts Genaueres. Gehen wir erstmal von der Vorsichtsmaßnahme aus. Aber ist auf jeden Fall gesetzt unter Sandro Wagner. Dementsprechend wichtig, das im Auge zu haben. Und dann kommen wir ja zum Sportlichen. Katastrophale Leistung in Heidenheim. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Sieht derzeit nicht danach aus, als wäre dieser Wechsel ja so ein bisschen ohne Not, zumindest wenn man das aus der Ferne betrachtet, in Augsburg von Sorup weg, ja, weil er so unattraktiv gespielt hat zu Wagner, als wäre das wirklich so klug gewesen. Frage ist, was passiert, sollte Augsburg verlieren? Ja, jetzt ist Länderspielpause natürlich eigentlich immer ein ganz guter Zeitpunkt, um den Trainer zu wechseln. Ich glaube es eigentlich nicht, dass dem so ist, weil dann wäre natürlich auch das komplette Management angezählt. Ja, wenn man so ein bisschen ohne Not diesen Trainerwechsel angestrebt hat und dann nach 6 Spielen schon sagt, das war's. Ich glaube es erstmal nicht. Ich glaube, Wagner darf noch erstmal weitermachen. Positiv aus seiner Sicht, Giannoulis ist wieder da. Joker-Einsatz in Heidenheim. Jetzt für mich klar, jemand, der wieder in die Startelf rücken wird. Erstmal für Fellhauer, der allerdings auch rechts spielen könnte. Das heißt, da müsste Wolf runtergehen. Das ist auch eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. In der Dreierkette ist Banks einer, der reinrücken könnte, wahrscheinlich dann für den schwachen Cesinger. Kömür, erst mal unter Wagner, nicht von Anfang an gespielt in Heidenheim. Ich glaube, er kommt wieder rein. Und dann vermutlich für Claude Maurice. Die können zwar auch zusammenspielen, ja, haben sie schon gemacht, dann Kömür vorne drin, Claude Maurice dahinter. Ich glaube, vorne in der Spitze Essende oder vielleicht sogar Tietz, Das sind die Optionen. Und dann Kömür dahinter und Claude-Maurice als Joker. Das wäre so meine Einschätzung. Aber ihr hört es schon, es sind einige Positionen umkämpft bei den Augsburgern. Also nicht nur die Zukunft von Sandro Wagner ist in der Fuggerstadt ungewiss. Auf der anderen Seite bei den Wolfsburgern Vavro, Rogerio, Paredes, die sind alle nicht mit dabei. Jonas Wind setzt mit dem Training aus, mit einer Knöchelverletzung. Da ist die Aussage, sollte kein Problem sein fürs Wochenende. Dasselbe gilt auch für Skov Olsen. Nach seiner Knieverletzung hat die Partie gegen Leipzig verpasst, sollte jetzt wieder dabei sein. Wimmer setzt mit Knieproblemen aus, Lindström krank. Aber da sind die Signale aus Wolfsburg, dass alle am Wochenende wieder fit sind. Du hast es bei Leipzig angesprochen, eher glücklicher Sieg. In Wolfsburg kam auch dazu, dass wir da so eine Situation haben, wo der Videoassistent offensichtlich eingeschlafen war am Fernseher. Also völlig bizarre Situation. Ganz klares Handspiel von Uedraogo. Aus irgendeinem Grund nicht gesehen. Ist ganz witzig, weil wir das Spiel, ich war im Büro da und da liefen die Spiele parallel auf den Fernsehern und da hatten wir jetzt keinen Ton an und dann kam diese Zeitlupe und dann so, jetzt gibt's ja Elfmeter dann für Wolfsburg und dann geht's einfach weiter mit Ecke. Gut, da wieder dasselbe Ding, ja, in Demirovic bekommt den Elfmeter in 100 von 100 Fällen, wenn er sich fallen lässt. Wenn die Wolfsburger Handspiel reklamieren, dann gibt's diesen Elfmeter, da bin ich mir 100% sicher, weil ich glaube einfach, der Videoassistent hat die Szene wirklich nicht richtig angeguckt. Das wird der Grund gewesen sein. Man kann nicht diese Szene angucken und sagen, nee, da können wir so weiterspielen lassen, sondern er hat es einfach schlicht und ergreifend nicht rechtzeitig gesehen. Ja? Deswegen die Lektion, die man vermittelt bekommt, man muss auf jeden Fall reklamieren. Ob was war oder nicht, egal. Ja? Das ist auf jeden Fall wichtig. Gut, personell, offenes Duell auf der 10 zwischen Swanberg und Maier. Und Skov Olsen, wenn er denn wieder bei 100% ist, der dürfte reinkommen für Wind. Und sonst glaube ich nicht, dass Simonis hier groß was verändern wird an seiner Startaufstellung. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen auf Augsburger Seite. Eine der Top-Spielerempfehlungen derzeit für meinen Begriff ist Giannoulis. 3,47 Millionen ist der Marktwert, 5,33 Punkte pro Spiel in dieser Saison. Absolute Top-Verpflichtung. Ja, wenn ihr ihn auf dem Markt seht, deutlich über 4 würde ich auf jeden Fall machen für ihn. Giannoulis in vielen, vielen Statistiken ganz weit oben mit dabei in der Liga, dass sich auch bei Comunio positiv niederschlägt. Also da würde ich auf jeden Fall reingehen. Tietz kann man spekulieren, 3,43 Millionen. Das gilt auch für Banks, 1,08. Ja, verändert Wagner was, sind das zwei der möglichen Kandidaten, die reinrücken könnten. Das kann man auf jeden Fall machen. Auf Wolfsburger Seite Vinny Sousa, der Nebenmann von Maxi Arnold, punktet nicht wie Maxi Arnold, kostet aber auch weniger als Maxi Arnold. 5,52 Millionen ist der Marktwert, 4 Punkte pro Spiel im Schnitt. Nie weniger als 3 gemacht, nie mehr als 6 an den ersten Spieltagen. Also wie ein Uhrwerk, sehr verlässliche Größe, kein Schnäppchen. Aber das finde ich, kann man zu dem Marktwert noch ganz gut machen. Moritz Jens, ähnlich, 3,1 Millionen, der Marktwert solide. Option in der Defensive kann man ebenfalls machen, gerade weil ich glaube, dass die Wolfsburger, die Augsburger Verunsicherung nutzen, sind für mich hier der Favorit und gewinnen mit 2-0. Ich tippe ähnlich, ich tippe auch auf einen ähnlichen Abstand, aber ein bisschen mehr Törchen, 1-3 bin ich dann. Okay, kommen wir zum Topspiel, Nick. Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern. Du kann warst ich das verweigern? Ich möchte ja einfach, dass es nicht stattfindet die Woche. Sehr fatalistisch, als wir in der Einleitung mal sehen, ob die Stimmung besser geworden ist, aber dein Kommentar spricht nicht dafür. Aber sagen wir mal so, wir kommen aber erstmal zu einem Fakt, der Mut macht. Frankfurt hat nach 5 Spieltagen noch nie so viele Tore auf dem Konto gehabt wie in dieser Saison 17. Kleiner Nachteil, die Bayern haben schon 22 und das ist nicht nur ein Clubrekord, das ist sogar ein Bundesliga-Rekord. Das hat es also noch 5 Spielen noch nie gegeben. Generell, und das folgt dann auch daraus, die Bilanz, die die Bayern nach 5 Spieltagen haben, ist die beste, die es je gab in der Bundesliga-Historie. Außerdem könnte Geschichte geschrieben werden, derzeit der Bundesligaspieler mit den meisten Siegen. Ich habe es hier im Skript stehen, ihr könnt alle mal überlegen, wer das sein könnte. Ding, dong, ding, Thomas Müller. 362 Bundesliga-Siege, Manuel Neuer steht bei 361. Also da könnte es, also ich sage mal so, die Chancen stehen nicht schlecht, dass Manuel Neuer sich diesen Rekord im Laufe der Saison noch holt. Ja? Zwei Siege fehlen ihm noch, um alleiniger Rekordhalter zu sein. Und dann, Nick, darfst du uns auf Stand bringen. Ich frage jetzt gar nicht, was, um Sachen zu machen, die Hoffnung machen für die SGE. Aber klär uns mal auf. Was müssen wir wissen? Wir haben eine Sache, die Hoffnung macht. Ein Gangkampf fällt nämlich aus. Also das ist nicht, was Hoffnung macht, aber dann die nächste Meldung, Rasmus Christensen vielleicht zurückkehrt. Da war der Stand vor dem letzten Wochenende, dass eine Rückkehr gegen Bayern möglich ist. Mit seiner Muskelverletzung ist aber möglich nicht oder nötig? Möglich. Nötig ist sie auch, auf jeden Fall, aber möglich wäre sie. Also mein Gag doch noch aufgenommen. An der Stelle. Ja. Die erste Halbzeit gegen Gladbach war atemberaubend krass. Es hat wirklich alles funktioniert. Man hat gefühlt auch mit jedem Schuss getroffen. Also es waren, wenn man sich die Chancen anguckt, ich glaube rund 2 Expected Goals oder so, aus denen man 5 Buden gemacht hat. Aber man hat nach der Pause, wenn dann reingegangen, hat sich Chancen rausgespielt und direkt noch das 6. Tor nachgelegt. Also es war wirklich ein sehr, sehr guter Auftritt. Ja, und dann hat man angefangen zu wechseln und dann hat man gemerkt, ja, so richtig funktioniert hier irgendwie nichts mehr. Alle denken schon an Atletico und dann fiel ein Tor und dann fiel noch ein Tor und dann fiel noch ein Tor. Und warum haben sie dann bei Atletico nicht an Atletico gedacht? Ja, genau. Und gegen das war Atletico vielleicht haben der Fehler. Da haben sie alle an Bayern gedacht. Ja, genau. Ja. Also, ja. Es war so ein bisschen awkward irgendwie. Also so 15 Minuten nach der Pause hat man noch durchgehalten. Und dann ging es langsam bergab mit diversen Wechseln. Ähnlich war es jetzt nach der Pause auch gegen Atletico. Da hat man die ersten 45 Minuten aber nichts hingekriegt, gar nichts geschissen bekommen. Es wirkte fast so, als wäre man plötzlich Gladbach. Es sind nur 3 Tore gefallen, aber wäre auch durchaus Potenzial für mehr gewesen. Da hat Kauer Santos, wir haben es vorher gehabt, noch das Größte verhindert irgendwie. Nach der Pause dann eine gute Dominanzphase gehabt. Man hat 3, 4 richtig gute Chancen gehabt. Burkhardt trifft dann daraus. Und ja, in dem Wechsel, die Umstellung, Kader wieder verunsichert, Amenda mal wieder schlimm gewesen, was die Leistung angeht, Elfmeter verschuldet noch on top, war dann aber auch egal, ob das jetzt 5 oder 6-1 oder 4-1 ist. Ja, Tordifferenz kann wichtig werden in dieser Modus. Effektiv stehen wir jetzt nach einem 1-5 wieder bei plus 0, weil wir Galatasaray. Ja, gut. Witzigerweise hat ja Galatasaray gegen Liverpool gewonnen. Liverpool gewonnen, genau. Und Liverpool hat gegen Atletico gewonnen. Genau, die letzte Woche. So, kennst du so eine, hier, Dangerous Mind, Beautiful Mind. Genau. Also ganz lustige Situation irgendwie insgesamt. Leider hat Galatasaray da nicht 5-1 gewonnen, sondern nur 1-0, aber grundsätzlich, also Frankfurt steht jetzt halt wieder bei plus 0 dann da. Ja, die Frage ist halt irgendwie, was sollen diese Umstellungen, was genau ist die Situation, die man da hat und warum ist Elias Baum gar keine Chance, gar keine Option gerade irgendwie, er war jetzt im Champions-League-Kader dabei, aber auch nicht eingewechselt, der war ja bei Elversberg einer der, vielleicht der beste Rechtsverteidiger der zweiten Liga. Auch Viererkette Rechtsverteidiger gespielt, anders als jetzt ein Buta zum Beispiel, der eher ein Schienenspieler ist. Ich verstehe es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ich finde Buta ganz, ganz schlecht und Amenda ganz weit außer Form. Also in der Schweiz war der richtig gut, bevor er gekommen ist, aber seitdem nie wieder in Form gekommen. Ja, vielleicht braucht Baum seine Umgebung, weil Baum war einer, den fand ich bei der U21 EM, fand ich ihn unterirdisch. Ja, wahnsinnig schwach. Vielleicht braucht er irgendwie seine Umgebung. Ich weiß es nicht, weil wenn er die Leistung, die er da gezeigt hat, bei Frankfurt zeigt, dann bin ich überrascht, dass er überhaupt im Kader steht. Ja, aber in der Frankfurter U21 war er auch überragend. Und er steht ja nicht in dem Kader. Das ist ja das Ding. Also er steht ja eigentlich nicht im Kader. Ich dachte, in der Champions League wäre er dabei gewesen. Ja, in der Champions League war er dabei, aber da hast du ja auch 23 Kaderplätze so. Da passt da der halbe Kader rein. Und Frankfurt darf ja auch nur 23 Spieler nominieren. Nee. 22? Genau, weil du darfst du nur 22 Spieler nominieren plus B-Liste und B-Liste ist Baum dann der einzige Spannende, weil du ja, stimmt nicht, Collins ist glaube ich auch B-Liste, aber ist auch egal, also du hast 50.000 Kaderplätze in der Champions League, das ist ja was anderes, so. Also ja, weil Collins braucht dann auch eigentlich immer eine Pause und dann, Rasmus rette uns, habe ich aufgeschrieben, so in Richtung Christensen-Rückkehr möglicherweise, ich sehe halt nicht, dass er direkt wieder in die Startelf kommt. Oh, und dann wird's ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, was man jetzt macht, ob man direkt mit einer Dreierkette reingeht, wie dann da die Situation ist, ob man nochmal Amanda die Chance gibt. Vielleicht Collins innen, Knauf rechts. Heule und Innenverteidiger haben wir schon gesehen letzte Saison. Mir gehen die Ideen aus, ehrlich gesagt, gerade. Man ist in dem Kader, ich bin nicht der größte Tuta-Fan gewesen, ich fand den Verkauf jetzt nicht so schlimm, aber da dachte ich halt auch, man sieht Baum als klaren Rechtsverteidiger 2 und Collins als Innenverteidiger 3 und hat am Ende dann eine 4 und dann ist man irgendwie stabil aufgestellt. Holt vielleicht noch links hinten jemanden dazu, nachdem man Nkunku abgegeben hat. Das war so mein Gedanke in der Kaderplanung. Jetzt sieht's aktuell so aus, wenn Collins halt Rechtsverteidiger 1 spielt, hast du halt eigentlich keinen einzigen brauchbaren Abwehr-Backup gerade da. Und wenn dann die Stammspieler halt wackeln in der Leistung, dann ist halt ein Problem. Ja. Ich glaube, in der Zentrale könnten wir jetzt Skiri Larsson wiedersehen, nachdem in der Champions League wieder beide einzeln gespielt haben. Topmüller hatte vor dem Champions League-Spiel gesagt, man muss bei Skiri schauen, wann man ihn dann bringt und wann man ihn dann neben Larsson bringt. Und für mich ist Bayern jetzt ein Spiel, wo man ihn neben Larsson bringen sollte. Zumal die Umstellung gegen Atleti auch dahin ging, dass Larsson Højlund eine Doppel-6 zusammengestellt haben. Von daher gehe ich davon aus, dass jetzt Skiri Larsson eine Doppel-6 stellen sollten. Das würde auf Kosten von Chaibi gehen erstmal, rein positionell. Der könnte dann weiter vorne natürlich wieder reinkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass aus Pressinggründen vielleicht Götze auf der 10 ein Kandidat ist, über Usun tatsächlich sogar. Der dann wiederum auch wieder ein Kandidat ist, natürlich links zu spielen. Also links außen dann Bahoya, Knauf, Chaibi, Usun, so die Kandidaten. Je nachdem, wie du spielst. Wenn du eine Dreierkette spielst, könnte Knauf rechts spielen und Doan auf der Halben, so wie es gegen Atleti war, nach der Umstellung. Kann aber natürlich auch sein, dass du spielst mit Doan auf dem Flügel und spielst dann halt, weiß ich nicht, Götze Usun Doppel-10 oder so, Götze Chaibi Doppel-10, alles möglich, wir wissen es nicht. Ich gehe davon aus, dass Burkhardt auf jeden Fall nochmal Starter spielen wird. Der hat eine Pause bekommen, die letzten Wochen ja häufiger. Man braucht eigentlich seine Pressingstärke gegen die Bayern, also der sollte spielen. Ich gehe nicht davon aus, dass man gegen die Bayern auf Wahi oder Batshuayi rotiert. Bei den Bayern gibt's in Anführungszeichen positive Nachrichten von Musiala, Davies und Ito. Bei allen hat man eigentlich irgendwie erwartet, dass sie jetzt doch schon ein bisschen früher zurückkommen. Dann wirkt es jetzt so, als würde es doch ein bisschen länger dauern. Max Eberl hat jetzt gesagt, sie sollen, Zitat, alle noch in diesem Jahr Optionen sein. Also sie könnten alle noch in diesem Jahr zurückkehren. Das heißt natürlich nicht, dass sie erst im Dezember zurückkehren. Es könnte auch sein, dass einzelne davon vielleicht auch schon im November es schaffen. Müssen wir mal sehen. Bei Stanisic mit der Innenbandverletzung gab es jetzt das Update, dass er wieder im Lauftraining war. Da ist auch nicht ganz klar, wann der wieder zurückkehren kann. Fraglich ist noch Backup-Torwart Jonas Urbig mit seinem Muskelfaserriss. Da gab es die Aussage, dass die Planung der Rückkehr zu Frankfurt wäre, Zitat, extrem zuversichtlich. Also wenn man ganz positiv denkt, könnte das eine Option sein, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ich gehe davon aus, man wird ihm die Länderspielpause noch geben, um sich auszuruhen und dann voll fit wieder auf die Bank zurückzukehren, ist ja beim Torwart 2 jetzt auch nicht das Wichtigste auf der Welt. Bei den Bayern läuft es zudem einfach absolut überragend, genauso wie man sich's wünscht. Die Rotationsspieler zeigen gute Leistung, Guerrero links hinten und auf der 10 gut gewesen, Leimer startet sowieso durch, Boé rechts ganz gut, Leimer also auch links halt gut dabei, sagen wir es so. Jackson jetzt Premierentor in der Champions League geschossen und da einen guten Auftritt als Stürmer gemacht. Kane als Zehner dahinter irgendwie plötzlich auch einer der besten Zehner der Welt. Es ist absolut krass. Also läuft wirklich alles. Tah und Upamecano wurden jetzt ein bisschen rausgenommen gegen Paphos in der Champions League, haben sich eine Position geteilt. Kim war der Einzige, wo ich wirklich sage, der war fehleranfällig, der hat kein gutes Spiel gemacht, auch in der Champions League nicht. Von daher gehe ich davon aus, der geht wieder raus. Dann wahrscheinlich Boé mit Leimer zusammen auf den Flügeln, zentral Kimmich mit, ich tippe auf Pavlovic, hat's gut gemacht, Goretzka auch eine Option. Kimmich-Bischoff fände ich sehr aggressiv, gerade gegen die Eintracht. Würde es mir fast wünschen aus Frankfurter Sicht, weil man da dann, glaube ich, gut kontern könnte gegen. Kann natürlich aber auch sein, dass die dich dann komplett filetieren, das weiß ich nicht, aber ich tippe auf Kimmich-Pavlovic aktuell. Auf der 10 dann offenes Rennen, Gnabry möglich, Jackson möglich, ich fand Jackson wirklich cool in der Champions League, ich habe das so ein bisschen nebenher laufen lassen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, wobei es natürlich schon auch sagen muss, es ist einer der schwächeren Gegner gewesen in der Champions League. Ne? Ja, auf jeden Fall. Klar musst du auch das erstmal machen, aber das ist dann, glaube ich, nicht so 1:1 übertragbar. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe gestern ich habe die letzten 135 Minuten Frankfurt gesehen und die Defensive war jetzt auch nicht besser als die von Paphos. Ja. Also. Okay. Das weiß ich nicht, ob das dann beim Mittelstürmer so viele Unterschiede macht. Ja. Gut. Ja. Punkt ist angekommen. Ja. Also es läuft auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Entsprechend für mich auch tatsächlich eine Kaufempfehlung. Nicholas Jackson, 13,9 Millionen. Ich glaube, der kann auch über die Länderspielpause jetzt steigen, wenn er einen guten Auftritt hat. Das kann von der Bank sein, das kann der Startelf sein, das ist eigentlich egal. Ich glaube, er hat jetzt gezeigt, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Kombination mit Kane bilden kann. Und das ist das, was die positive News ist. Das ist das ja, was so ein bisschen in der Schwebe war. Da würde ich auf jeden Fall mal reingehen. Bei Frankfurt, ich würde Hoffnung auf Skiri setzen. 4,25 Millionen, der könnte vielleicht im Zentrum dann viele Zweikämpfe gewinnen. Knauf ist gegen die Bayern meist richtig gut, 6,64 Millionen. Ist aber nicht klar, ob er spielt. Und dann bin ich wirklich nicht positiv gestimmt. Frankfurt, gerade zu Hause gegen die Bayern, es geht immer was. Und wir haben es in den letzten Jahren häufiger gesehen, dass Frankfurt aus den schlechtesten Phasen kommt und plötzlich gegen die Bayern vollkommen abreißt, egal wie gut die Bayern sind. Also wenn es ein Team schafft, diese Bayern gerade zu stoppen, dann ist es Frankfurt. Zu Hause im Waldstadion. Aber ich habe jetzt halt auch wirklich, wie eben schon gesagt, diese letzten 135 Minuten gesehen und ich glaube ein 2-6. Oh, ja, ein 2-6 ist deutlich realistischer als ein Frankfurter Sieg. Also ich habe hier nur ein 1-4, aber ja. Ich habe aber auch immer noch die Hoffnung, dass was geht. Aber die Bayern wirken im Moment fast unverwundbar. Ja, bin ich bei dir. Da klappt einfach sehr, sehr viel derzeit. Gut, gehen wir rein in den Sonntag. Mal wieder 3 Sonntagspartien. Die erste Sonntagnachmittag ist die Partie des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim. In dieser Bundesliga-Saison Stuttgart übrigens beide Heimspiele zu 0 gewonnen. 3 Heim-zu-0-Siege zum Start in eine Saison gab es zuletzt vor 34 Jahren beim VfB. Du weißt natürlich noch, wer Trainer war damals. Stuttgarter Meistertrainer Anfang der 90er Jahre war? Ich habe keine Ahnung. Christoph Daum. Ach so. Ja, natürlich. Grüße gehen raus nach oben, Christoph. Christoph Daum ist ja wieder da und ja, in Frankfurt. So ist es. Genau, der war damals Trainer. Heidenheim, die spielen aber gerne gegen Stuttgart. Denn 4 Bundesliga-Partien gab es, 2 Siege für Heidenheim, 1 Remis, nur eine Niederlage. 3 Siege in der Bundesliga gab es für Heidenheim bislang nur gegen Union. Gegen die hat man auch ja in dieser Saison schon gespielt und da eben gewonnen. Stuttgart könnte man jetzt mit einem Auswärtssieg quasi gleichziehen als historischer Heidenheimer Lieblingsgegner in der Bundesliga. Wer was dagegen hat, das ist er mit ihm Demirovic. Der hat zuletzt 3-mal in Serie getroffen. Das ist das erste Mal, dass ihm das als Stuttgarter gelingt. 4 Spiele in Serie hat er noch nie geschafft in der Bundesliga. Das könnte er jetzt also schaffen. Schauen wir aufs Personal. Bei Stuttgart wird Jelch noch fehlen. Da ist auch so ein bisschen unklar, wann er denn dann zurückkehren kann. Hoffnung ist sicherlich, dass es in der Länderspielpause der Fall ist. Aber Adduktorenverletzung, das kann auch durchaus ein bisschen langwieriger sein. Derzeit haben wir da keine aktuelle Prognose. Außerdem auch Undav, Silas und Deal nicht mit dabei. Das Spiel in Köln haben wir schon groß abgefrühstückt, müssen wir gar nicht mehr so groß zu sagen. Kein glanzvoller Sieg. Glanzvoll war der Assist von Stiller zum Siegtor. Das war wirklich ein Pass, den können ja auch nicht so viele in Europa so da in die Gasse spielen, dass Wagnermann da reinkommt. Da hat er auf jeden Fall seine Qualität gezeigt. Wie bei vielen, über die wir gesprochen haben, der internationale Einsatz, der macht es so ein bisschen schwieriger, drüber zu sprechen. Europa League in Basel. Denke, dass es ein bisschen Rotation geben wird. Also Kandidaten, die, also ich sag mal so Pärchen, Wagnermann, Assignon, Schema Andres mit Carasor, Buanani, der könnte für Thiago Tomasch kommen und Leveling für Führich. Das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Bei Leveling bin ich ziemlich sicher, dass er reinrückt, auf jeden Fall, auch in der Bundesliga, der kann noch 2-mal spielen. Mittelstädt hat in Köln eine Pause bekommen, kam nur von der Bank, da gehe ich auch sehr stark davon aus, dass er nicht 2-mal in Serie in der Bundesliga auf der Bank sitzt und dann am Sonntag wieder spielt. Und Demirovic zum Beispiel vorne, ja, also alle, die ich jetzt nicht hier genannt habe, da gehe ich erstmal davon aus, dass sie dann auch in der Startelf stehen werden, wie am letzten Wochenende. Bei Heidenheim, Schivatze, der fehlt noch eine Partie rot gesperrt. Paccarada, Keller, Feller und Piringer, die sind alle verletzt. Trotzdem insgesamt Stimmung natürlich deutlich gehoben in Heidenheim im Vergleich zur Vorwoche. Lebenswichtiger Sieg gegen Augsburg. Dementsprechend glaube ich auch, dass die erste Elf bei Frank Schmidt erstmal einen Bonus hat. Ja, ich glaube, sehr gut möglich, dass es keine Änderungen an der Startformation gibt in Stuttgart. Conte und Kaufmann, die haben wirklich sehr, sehr gut zusammengespielt, haben sich ja beide Tore gegenseitig aufgelegt. Also das war wirklich gut. Heißt auch, ja, Siersleben, der ist wieder in Moosbar. Ja, wenn wir dieses Meme haben von Barney, der immer rausgeschickt wird und dann ist er doch wieder irgendwie drin. Ja, Tim Siersleben findet einen Weg in diese Heidenheimer Startformation. Und da bleibt er jetzt zumindest. Und Niehüs, der hat überhaupt sein Startelfdebüt gefeiert in der Bundesliga. Das allererste Mal, dass er von Beginn an auf dem Platz stand für Heidenheim. Ich gehe mal davon aus, dass er dann auch drin bleibt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen auf Stuttgarter Seite. Joaquez für 2,18 Millionen ist die erste Alternative, solange Jeltsch ausfällt, 4,5 Punkte pro Spiel. Das ist richtig, richtig gut. Klar, auch da gibt es andere Möglichkeiten, das zu lösen. Hendricks ist halt als Linksfuß. Ich habe schon das Gefühl, dass Hoeneß dann einen Rechtsfuß präferiert neben Chabot. Hendricks hat ja auch dann Linksverteidiger gespielt in Köln. Den hatte er nach der Europa League sehr gelobt. Da war ich dann auch durchaus davon ausgegangen, dass er drin bleibt. Ich dachte vielleicht dann in der Innenverteidigung, aber hat dann außen gespielt. Aber Jacques, wie gesagt, zu dem Marktwert auf jeden Fall machen. Leveling 7,44 Millionen. Das ist jemand, wo ich sage, auf jeden Fall für dieses Wochenende. Ja, Heimspiel gegen Heidenheim, hat letzte Woche in Köln eine Pause bekommen. Führich hat seine Chance überhaupt nicht genutzt, hat mir nicht gut gefallen. Leveling reingehen zu dem Marktwert. Und dann in der Länderspielpause nochmal neu schauen, wie sieht es aus, will ich ihn halten oder dann hoffentlich mit Gewinn verkaufen. Auf Heidenheimer Seite Conte, 2,29 Millionen, finde ich spannend nach der Leistung. Hat sich festgespielt in der Startformation, wird nicht immer so punkten wie gegen Augsburg, aber zu dem Marktwert ist das noch richtig gut. Siersleben, 1 Million, ja, punktet nicht gut, aber ist auch mega günstig. Von daher ist das jemand, den man durchaus als Kaderspieler in sein Team holen könnte. Anders sieht es bei Niehus aus. 810.000 ist der Marktwert nur. 4 Punkte beim Start gegen Augsburg in seinem allerersten Bundesligaspiel von Beginn an. In der zweiten Liga für Kaiserslautern hat er natürlich schon Erfahrung gesammelt, aber seit er in Heidenheim ist eigentlich nicht so, nur als bislang nur als Joker. Ja, ist vorletzten Sommer gekommen. Jetzt beginnt seine Zeit so richtig. Für 810.000, wir wissen noch nicht, was da passiert. Aber als Sechser, da gibt es durchaus Sechser, die in der Bundesliga gut punkten, würde ich ihn auf jeden Fall reinholen in mein Team. Auch wenn ich glaube, dass der VfB sich hier durchsetzt. Weil man muss natürlich im Moment sagen, wenn du gegen Augsburg und gegen Gladbach spielst, kannst du vielleicht diese Leistung nur halb ernst nehmen. Ja, weil das scheinen im Moment die Teams zu sein, die aus welchen Gründen auch immer nicht wirklich wettbewerbsfähig sind. Deswegen glaube ich, dass Stuttgart sich hier durchsetzt und gewinnt mit 3:1. Ja, ich kann das alles so verstehen. Ich glaube auch, dass Stuttgart am Ende hier das bessere Team sein wird. Ich sehe das eine Tor bei Heidenheim ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin beim 3:0. Okay. Gut, zweite Sonntagspartie. Der HSV empfängt Mainz 05. Hamburg zuletzt zweimal in Serie gepunktet. 2:1 gegen Heidenheim, 0:0 bei Union Berlin. Und damit steht man in der Tabelle eigentlich ganz gut, auch wenn man in 4 der bislang 5 Spiele kein eigenes Tor erzielt hat. Das liest sich sehr erschreckend. 2 Tore überhaupt in 5 Partien. Also schwächste Offensive der Bundesliga. Man kommt über die defensive Stabilität. 0:0 gegen Union Berlin war ja schon das zweite torlose Remis in dieser Saison für den HSV. Jetzt kommen die Mainzer, die haben zwar alle 3 Heimspiele ohne eigenen Treffer verloren, auswärts, aber 1:1 in Wolfsburg und dann 4:1 in Augsburg. Also auswärts hat es funktioniert. Allerdings, und das glaube ich, ist schon ein recht großer Nachteil für die Mainzer, 70 Stunden vor dem Anpfiff in Hamburg spielt man noch in Zypern. In der Conference League, in Nikosia. 2700 Reisekilometer. Ja, sicherlich ein kleiner Nachteil für die Mainzer, gerade weil sie es auch nicht so gewohnt sind, eben diesen Rhythmus zu gehen. Ja. Kommen wir zum Personal. Beim HSV, Omari, da haben wir noch keine genaue Diagnose. Es heißt nur, er hat sich eine ernsthafte Verletzung zugezogen im Spiel bei Union Berlin. Also ein Stammspieler der Dreierkette wird ausfallen. Fabio Vieira ist rot gesperrt, zwei Spiele. Du hast es schon angesprochen, diese rote Karte, ob man sie jetzt geben muss oder nicht. Auf jeden Fall ist er zwei Spiele gesperrt. Auch das ein Spieler, der gesetzt ist beim HSV. Also man kann schon sagen, zwei Stammspieler fehlen. Und dann vielleicht noch ein Wort zu Noah Katterbach, der derzeit suspendiert ist oder nicht im Kader ist, wegen Disziplinlosigkeit. Ja, wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich aus seiner Kölner Zeit sehr große Hoffnung hatte, was Noah Katterbach angeht. Irgendwo ist diese Karriere falsch abgebogen. Und ich hoffe, dass er mal wieder in die Spur findet. Manchmal gibt's das ja dann im dritten oder vierten Bildungsweg, kommt dann doch noch der Durchbruch. Im Moment sieht es bei Katterbach nicht danach aus. Außerdem fragte ich Suma Horu, ja, der junge Innenverteidiger, der ist krank. Ist insofern interessant, weil es natürlich die Position rechts in der Dreierkette zu besetzen gibt. Bei Union wurde Ramos eingewechselt für den verletzten Omari. Das ist für mich auch der Favorit. Torunariga ist halt Linksfuß. Da müsste er die Statik insgesamt vielleicht ein bisschen ändern. Glaube ich dann eher nicht dran. Dann wäre es eher Suma Horu. Aber wenn der jetzt krank fehlt die Woche im Training, für mich dann schon Ramos der deutliche Favorit, da reinzukommen. Und im Mittelfeld Sambi Lokonga oder Capaldo, diejenigen, die Vieira ersetzen werden. Ich finde schon, dass gerade Vieira ein ganz schöner Verlust ist für den HSV. Gerade auch in einem Spiel, wo man sagt, da brauchen sie auch kreative Elemente. Ja, also ich glaube, die Klasse, da ist er schon deutlich stärker als die Alternativen. Auf Mainzer Seite mal wieder eine Rotsperre, Robin Zentner. Dritte rote Karte für die Mainzer in dieser Saison schon. Damit ist es der absolute Topwert. Chor ist aber nach Gelb-Rotsperre immerhin wieder zurück. Ja, aber das heißt auch Ries wird in der Kiste stehen. Ich hatte das jetzt bei den Kaufempfehlungen gar nicht reingenommen, aber ist natürlich klar, wenn ihr kurzfristig einen Torwart braucht. Ich schaue gerade mal auf den Marktwert. Ries liegt derzeit bei 880.000. 3 Punkte gemacht, eine Einwechslung gegen Dortmund. Gut, das ist jetzt nicht so ein Maßstab, mit dem man rechnen kann. Aber wenn ihr also einen Starter braucht, 880. Aber dann dürfte er, nee, Strafmaß steht schon fest, müssten 2 Spiele sein für Zentner, ne? Weil sind 2 Spiele, ja. Notbremse und anschließende Spielfortsetzung nicht im Tor gelandet. Dementsprechend 2 Spiele für Zentner. Ja, also Ries hättet ihr einen Fix für 2 Spiele für 88.000. Kann man auf jeden Fall machen. Was die Aufstellung angeht, Chor wird auf jeden Fall wieder reinrücken. Nach seiner Sperre ist einer der Schlüsselspieler. Da gibt es, glaube ich, nicht so groß was zu überlegen. Die Frage ist, ersetzt der Hanke Olsen? Oder geht Hanke Olsen auch raus und Bell kommt wieder zurück? Das sind so die Optionen. Vielleicht auch da ein bisschen abwarten, was passiert in der Europa League. Können wir schon vorstellen, dass wenn Bell zum Beispiel startet am Donnerstag in Zypern, dass er dann nicht am Sonntag in der Bundesliga wieder in der Startelf steht. Dasselbe gilt für Faradschnik und Widmer. Ja, gerade Widmer hat auch ein bisschen Achillessehnenprobleme. War jetzt der Erste, der Kassi ersetzt gegen Dortmund, hat es auch gut gemacht, hat extrem gut gepunktet. Wenn jetzt am Donnerstag Faradschnik spielen sollte in der Conference League, ja, dann glaube ich, dass Widmer auch in Hamburg spielt. Wenn Widmer spielt in der Conference League, dann glaube ich, dass Faradschnik spielt. Ich hoffe doch sehr auf Faradschnik. Ich habe gerade 2 Millionen für den lieben Silvan Widmer ausgegeben. Ja, ich habe Widmer im Kader, von daher gehen da unsere Meinungen so ein bisschen auseinander, wer da spielen sollte. Nee, ich sag ja, in der Conference League bitte Varadschnik, damit am Wochenende dann Widmer spielt. Den habe ich geholt. Ach, du hast Widmer für 2 Millionen geholt. Genau. Ah, okay. Ja, nee, dann sind wir auf derselben Seite. Ja, ich will auch, dass Widmer spielt. Varadschnik übrigens 1,63 Millionen, wo wir gerade bei Widmer sind, können wir es auch noch erwähnen. Du hast 2 Millionen für ihn bezahlt. Der Marktwert liegt bei 1,65. War auch beides Kaufempfehlung von mir. Ja, da könnt ihr relativ klar, also es würde mich überraschen, wenn wir auf dieser Position, wo Henriksen auch gesagt hat, wie eng das zwischen den beiden ist, wenn wir da nicht einen Wechsel sehen würden, Donnerstag zu Sonntag. Ja, also es bietet sich ja an. Genauso Lee und Nordin beispielsweise, Sieb und Viper, das sind so Pärchen, die ich mir vorstellen könnte, wo jeweils einer einmal startet. So, da wir die Aufstellung Donnerstag noch nicht kennen, würde ich es dabei erstmal belassen. Wer auf jeden Fall auch wieder zurück sein sollte, das ist Benedikt Hollerbach, Aber da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass er direkt nach längerer Verletzung in die Startelf rückt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen beim HSV. Vuškovic, 6,26 Millionen, extrem teuer für den HSV-Innenverteidiger. Aber er ist der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. 80% der Zweikämpfe bislang gewonnen in dieser Saison. Das ist überragend. Und daher kommen auch diese Punkte. 8 Punkte bei dem 0:0 bei Union Berlin gemacht. Also absolutes Zweikampfmonster. Den könnt ihr euch selbst zu dem Preis, glaube ich, holen. Das ist eine relativ sichere Anlage. Und dementsprechend hat man ein komisches Gefühl, so viel Geld auszugeben für einen Spieler von einem Aufsteiger. Aber ich glaube, dass er das Vertrauen, das ihr ihn dann in ihn setzt, auch durchaus zurückzahlt. Jean-Luc Dompé, 4,25 Millionen, kann man meines Erachtens auch machen, gerade jetzt vor einem Spiel, wo die Mainzer vielleicht auch ein bisschen müde Beine haben, kann er genau der Richtige sein, um das aufzulösen. Das finde ich gut. Und in der Defensive Ramos 420.000, Sumahoro 470.000, egal welcher von beiden auf dem Transfermarkt mal, ich würde auf jeden Fall bieten. Ja, meine Vermutung ist, dass Ramos startet, das macht ihn natürlich nochmal zu einem besseren Verpflichtung, gerade weil wir von Omari noch gar nicht wissen, wie lange er ausfällt. Also da haben wir noch überhaupt keine genaue Prognose, aber es kann sogar dann fix sein, der ein bisschen länger hält als nur ein Spiel. Bei beiden würde ich hoffen, dass ich den richtigen habe, der dann Sonntag in der Startelf steht. Offensiv außerdem noch Ryan Philippe. 3,66 Millionen ist der Marktwert, 4,2 Punkte pro Spiel. Das ist gut. 6 Punkte ohne eigenen Treffer bei einem 0:0 bei Union Berlin. Das finde ich, kann man eben wirklich noch gut machen. Auf Mainzer Seite Dominic Kohr. 5,41 Millionen. Der hat einen Punkteschnitt von 6,25 und das, obwohl er natürlich schon wieder einen Platzverweis hat. Das ist richtig gut. Ja, und Widmer, 6 Punkte gegen Dortmund, das hatte ich ja schon angesprochen, in einem ähnlichen Preissegment eben auch Veratschnik. Kommen wir zu meinem Tipp. Normalerweise wäre das hier für mich relativ klare 2, so wie ich beide Teams sehe, aber der Auswärtsauftritt in Zypern, in Europa, lässt mich dann doch zu einem Remis tendieren. Ich glaube hier an 1:1. Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall knapp. Es wird ein enges Spiel, viel Kampf. Aber ich glaube, ohne Vieira wird es beim HSV dann doch schwierig. Die Defensive mit noch mehr Problemen. Du hast das gerade alles schon schön aufgelistet. Ich glaube, am Ende wird es dann ein ganz, ganz knapper 0:1-Sieg für die Mainzer mit einem späten, weiß ich nicht, Amiri-Freistoß oder irgendwie sowas. Okay. Letzte Partie des Spieltags. Borussia Mönchengladbach empfängt den SC Freiburg. Gladbach, der einzige sieglose Bundesligist in dieser Saison. 5 Spieltage, nur 2 Punkte und erstmals seit 10 Jahren letzter der Tabelle. Das war dann auch zu viel für Don Rollo. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, Roland Wirkus, der hat seinen Rücktritt angeboten und da wurde direkt gesagt, ja, zack, hier, unterschreib. Ja, nicht so, ich weiß nicht, ob er gedacht hat, er bietet das an und dann alle sagen, nee, Junge, wir brauchen dich, komm, wir kommen da ohne dich nicht raus. Sondern so, jetzt wo du es sagst, ja, nicht so eine schlechte Idee. Ne? Machst die Tür zu, wenn du gehst. Ne? So. Und da auch Neustrukturierung im operativen Bereich bei der Borussia. Es ist, glaube ich, auch ganz klar, dass das nicht haltbar ist. Gemeinsam mit dem FC Augsburg im Moment das Team, was wirklich so aussieht, als wäre es komplett, als hätte es überhaupt nichts verloren in der Bundesliga. Und dann kommt jetzt noch Freiburg. Die sind seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen gegen Gladbach. 4 Siege, 4 Remis. Und damit so lange wie nie zuvor in diesem Duell. Also spricht eigentlich alles für Freiburg. Trotzdem sehe ich dich nur verhalten optimistisch reinblicken. Nick, vielleicht gibt deine Informationen zu den Spielen Aufschluss. Oder du guckst einfach heute insgesamt so ein bisschen sauertöpfisch. Kann natürlich auch sein. Na, ich muss ja sagen, ich habe das letzte Spiel von Freiburg nach einem Europaspiel gesehen. Das war am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim. Und da haben wir schon gesagt, es war ein bisschen glücklich, dass man das 1:1 mitgenommen hat und nicht sich am Ende dann noch einen halt einschenken lassen. Kann man sich bei Noah Tobolo bedanken. Aber wir fangen ja bei den Gladbachern an. Da kann ich dann vielleicht aus Freiburger Sicht danach ein bisschen positiver drauf gucken. Robin Hack fehlt immer noch. Da gab es ja einen Rückschlag. Jetzt es wird aktuell davon ausgegangen, dass gegen Ende Oktober, also in ungefähr einem Monat, eine Rückkehr möglich wäre. Bei Kleindienst wird auch irgendwann innerhalb des Oktobers eine Rückkehr angepeilt, aber auch tendenziell eher gegen Mitte, Ende Oktober. Ngumu ist auch noch raus. fraglich jetzt Gio Reyna, muskuläre Probleme, wer hätte es erwarten können? Die Gladbacher sind sich dem ja bewusst, haben von Anfang an gesagt, sie wollen da vorsichtig sein. Von daher gehe ich auch davon aus, man wird ihnen wahrscheinlich eher ein bisschen mehr schonen, dann noch, wenn es da Risiko gibt. Frank Honorat ist wieder im Lauftraining. Es gab das Zitat von Polanski in der Rheinischen Post, Frank läuft wieder, das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass es etwas werden könnte. Aber ein gutes Zeichen macht halt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein gutes Zeichen macht noch keinen Honorat auf dem Platz. Es sieht derzeit laut Kicker nicht danach aus, als könnte Honorat zurückkehren, ist aber noch offen. Nach dem 0-6, wir haben es bei Frankfurt schon gehabt, hat Gladbach relativ gut reagiert. 4 Buden den Frankfurtern noch eingeschenkt, aber ich habe es auch schon gesagt, Frankfurt defensiv absolut desaströs dann unterwegs gewesen. Atletico hat nochmal 5 bis 6 Buden nachgelegt, je nachdem, ob man das Handspiel jetzt mitrechnen will oder nicht. Entsprechend folgte dann richtigerweise die Situation, dass Roland Wirkus sich mit Verzögerung zu Sioane auch verabschieden musste oder durfte, je nachdem, wie man die Kommunikation wertet. Polanski ist weiter am Ruder. Die Frage ist halt auch, wer soll denn jetzt irgendeine Polanski-Alternative einstellen? Gibt ja niemanden. Sie suchen ja gerade eigentlich 2 Chefs gerade. Sie wollen einen Sportgeschäftsführer haben, der für Wirkus reingeht. Und eigentlich sollte Wirkus ja auch gerade einen Sportdirektor schon suchen, der auch noch offen ist. Also sind auf der Suche nach 2 Führungskräften derzeit. Die würden dann einen Trainer suchen. Das heißt, aktuell gehe ich davon aus, zumindest jetzt für das Spiel Polanski auf jeden Fall noch auf dem Trainerstuhl. Es würde mich auch nicht wundern, wenn Polanski über die Länderspielpause hinaus noch 1 oder 2 Spiele bekommt, bis sich diese ganze Situation in Gladbach geregelt hat. Das dauert. Dann ist auch immer noch nicht auszuschließen, dass falls Polanski jetzt über die Länderspielpause vielleicht die Zeit nutzt und den Turnaround schafft, er vielleicht sogar länger bleiben könnte. Auch das ist immer noch eine Option in Gladbach. Also grundsätzlich hält man in Gladbach von Polanski noch einiges. Man hat auch nach diesem katastrophalen 4-6, es gab Wirkus-Rausrufe aus dem Stadion, die, glaube ich, auch Wirkus sehr wehgetan haben. Also ich glaube, so sehr man irgendwie mit ihm drüber reden kann, wie gut es war oder nicht, der ist seit 35 Jahren bei der Borussia gewesen, der ist ja schon im Herzen einfach Borusse, der ist da aufgewachsen als Funktionär, U17-Trainer, NLZ-Leiter, ewig lang gewesen, jetzt halt 5 Jahre auch irgendwie, glaube ich, in der Funktion unterwegs gewesen, oder 4, glaube ich, waren es, 3,5, 4, knapp 4. Also der ist schon wirklich Borusse, ich glaube, das wird dem schon auch sehr wehgetan haben, dass es diese Rufe gab. Gleichzeitig gab es aber positive Eugen Polanski-Rufe. Also die Fanszene steht da durchaus auch noch hinter dem Trainer. Die erhoffen sich, dass der Vereinsliebling da den Turnaround schafft. Von daher, das ist alles nicht abzuschreiben quasi, dass das noch eine Option ist. Das wiederum, sehr gute Nachricht für Jens Kastrop, der erneut starten durfte, gutes Spiel gelegt hat und jetzt wahrscheinlich auch einfach weiter in der Startelf steht. Kevin Stöger wiederum dürfte seinen Startelf-Einsatz verspielt haben. Das war ja mal gar nichts, was er da abgeliefert hat. Also das war auch wirklich, ich habe das Spiel gesehen und das war auch mein allererster Gedanke. Musst du dich auch nicht wundern, wenn du bei jedem Trainer wieder auf die Bank wanderst. Ja, man muss aber auch sagen, ich glaube, die einzige Position, die ich noch weirder finde als Sioane, der ihn als Linksaußen aufgestellt hat, ist jetzt Polanski, der ihn als Rechtsaußen aufstellt. Ist vielleicht auch einfach für Stöger eine Flügelrolle nicht das Geilste. Also muss man auch so ehrlich sagen. Ja, vielleicht. Und es ist trotzdem eine Frage, wie du auf dem Platz dich verhältst. Irgendwie. Ja, es kommt immer dazu. Aber muss sagen, ist jetzt auch nicht das, was er unbedingt, wo er gut ist, was er gut kann. Mag sein. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, ich bin mir sehr sicher, Stöger spielt nicht. Sehr sicher bin ich mir andersrum, dass Tabakovic spielt, nachdem er jetzt zum zweiten Mal getroffen hat. Riesentyp, habe ich schon immer gesagt. Also ich erwarte mir dann. Da wird der Kleine ihn schwer haben, wenn er wieder zurückkommt. Also bestimmt, das wäre meine Prognose. Ja, toller. Ich erwarte mir nicht die krassen Leistungen, wenn Tabakovic spielen darf, aber ich gehe davon aus, er muss jetzt eigentlich anfangen. Ansonsten hast du dann halt noch 1 bis 2 Offensivpositionen, je nachdem, wie sie es anordnet, ob man eine Dreierkette spielt mit Chiarodia hinten oder ob man Chiarodia rausnimmt, dann würdest du noch eine 2. Position dazu kriegen. Optionen Reyna, wenn er fit ist, eher nicht. Neuhaus, Makino, Netz hat jetzt links außen gespielt, bin ich mir auch unsicher. Charles Hermann hat natürlich immer jetzt so ein bisschen was gezeigt, aber das würde mich auch sehr überraschen, wenn der jetzt in die Startelf rückt. Also ich tendiere aktuell dazu, dass wahrscheinlich Neuhaus als rechts außen beginnt und wenn es dann noch eine 3. Offensivposition gibt, die wahrscheinlich Makino einnehmen wird. Also das ist so meine Tendenz derzeit. Dann noch fraglich, Sander hat es nicht schlecht gemacht nach Einwechslung während davor Reitz und Engelhardt nicht ganz so gut waren, auch eine Option, dass da vielleicht ein Wechsel passiert. Ich tendiere aber dazu, dass es aktuell nochmal Engelhardt und Reitz machen dürfen. Ja, ich glaube, Reitz zumindest ist auch, du brauchst ja auch einen, der so ein bisschen, die, also ich glaube nicht, die dass Mannschaft er jetzt, reizt. Ja. Selbst wenn die Leistungen da nicht gut sind, glaube ich, hat Reitz erstmal nochmal ein etwas höheres Standing. Er ist halt Kapitän, ja, das kommt dazu, wobei ich persönlich ja sagen muss, Vizekapitän? Kleindienst ist Kapitän. Ach so, ja, aber ja, aktuell faktisch ja, Kapitän gerade. Und da muss ich aber halt sagen, ich glaube, das tut ihm nicht gut. Also ich glaube, ihm wird es besser tun, wenn man ihm die Binde vielleicht nochmal abnimmt und er sich nochmal ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren kann. Ja, von tut daher, man jetzt nicht wissen tun, aber ja. Ja, weiß ich nicht, aber ja, keine Ahnung. Ich gehe jedenfalls davon aus, Engelhardt Reitz dürfte wahrscheinlich wieder die Doppel-6 sein. Vielleicht Sander Reitz eine Option, muss man mal sehen. Beides möglich. Bei Freiburg fällt Trey immer noch sicher aus, mit Kreuzbandriss natürlich. Fraglich ist Maxi Philipp, der mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, aber sowieso momentan eher kein Kaderkandidat ist. Dann war Philipp Lienhardt jetzt zuletzt Europa League und Bundesliga-Wochenende erkrankt raus. Ich habe jetzt noch kein Update gehört. Es kann sein, dass er in der Europa League schon wieder ein Kandidat ist. Wird da wahrscheinlich dann auch starten, wenn er fit ist. Kann ich mir vorstellen. Jung war letzte Woche in der Europa League sehr gut, in der Bundesliga aber dann eher Katastrophe. Ja, ich gehe davon aus, Lienhardt dürfte zurück sein. Irie ist fraglich, ist seit längerem erkrankt raus gewesen und jetzt ganz frisch aus dem letzten Spiel. Lukas Kübler mit Bernardo zusammengeprallt, Kopfverletzung. Da ist so ein bisschen unklar, wie die Situation ist. Hat er irgendwas, hat er nichts? Er ist jetzt mit nach Italien gereist wohl, aber ist auch noch nicht so ganz klar, ob er überhaupt dabei sein kann. Wissen wir noch nicht. Müssen wir mal abwarten, was es da an Update gibt. Die Freiburger haben gegen Hoffenheim vor allem in Sachen Kreativität mal gar nichts aufs Feld gebracht. Gefühlt am Ende, du hast ja dieses frühe Standardtor gemacht, wo alles irgendwie gut lief und dann war es das auch, was du so richtig rausgebracht hast. Die Konterchancen hat die TSG gesetzt, mit den Umschaltaktionen auch spät, dann die Aktion von Lemperle, der Freistoß von Damar noch, die Atubolo entschärft hat, die beide gut waren. Auch früh Atubolo eine sehr gute Parade drin gehabt, also wäre für die TSG durchaus mehr drin gewesen. Ja, wenn jetzt die Erkrankten zurückkehren, auch Mansambi nach Rotsperre wieder dabei, das ist natürlich ein ganz großes Thema, könnte man sich ein bisschen mehr erwarten. Die Frage ist halt, wer spielt in der Europa League und wer spielt am Wochenende in der Bundesliga? Ich glaube, Bologna wirklich ein richtig schwerer Gegner. Da wird zumindest im Sturm eine Pressing-Option spielen, das heißt Höhler oder Adamu. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man vielleicht gegen Bologna mit Höhler und Adamu spielt und auf Mansambi nochmal verzichtet, um dann am Wochenende Mansambi mit Matanovic in der Startelf zu spielen. Das ist so ein bisschen das, wo ich aktuell hintendiere. Es ist aber wirklich gar nicht klar. Also da muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Es könnte auch sein, dass Mansambi beide Spiele spielt und Adamu unter der Woche am Wochenende dann wackelig, wer im Sturm spielt, Mansambi wieder. Also ich gehe aber auf jeden Fall davon aus, dass Mansambi in der Bundesliga ran darf. Fraglich dann rechts hinten, wenn Kübler ausfällt, dürfte Treu reinrücken. Das ist relativ klar. Rosenfelder auch eine Option, so ein bisschen noch, aber ich glaube eher, dass da Treu das dann macht, weil er es auch gegen Hoffenheim genauso gut gemacht hat wie Kübler. Das ist schon eine richtig gute Option, die man dann noch hat. Wie gesagt, Lina hat tendenziell wieder zurück. Ich habe zuletzt mehrfach Scherhan für Grifo ins Spiel gebracht. Gegen Hoffenheim sahen beide schlecht aus, von daher ich gehe davon aus, vielleicht dürfen sich am Donnerstagabend dann beide, also Grifo startet wahrscheinlich, wobei gegen, ja, Bologna ist wieder so ein Spiel, guter Gegner, gerade in Italien ist dann auch irgendwie immer so Spiele, wo dann Grifo plötzlich doch nicht spielt, obwohl man eigentlich genau da eigentlich eher wahrscheinlich spielen will. Turin hat er auch nicht gespielt damals, also oder nicht in der Startelf gespielt damals, also das, ja, mal gucken, wie es dann aussieht, wie Schuster das rangeht. Aber ich erwarte eigentlich Grifo gegen Bologna und dann wird Scherhand wahrscheinlich in der 60. eingewechselt und wer dann die bessere Leistung abgeliefert hat, darf dann am Wochenende ran. Tendenziell eher Grifo natürlich, kennt ihr ja. Was gibt's noch zu wissen? Ja, Mansambi, für mich auch die klare Kaufempfehlung natürlich, 6,05 Millionen. Mit der roten Karte nur 3,33 Punkte pro Spiel, aber wir wissen es alle, der punktet richtig, richtig gut. Wäre auch fast in meine Top 3 gerutscht, aber der kann ja Donnerstag schon wieder spielen, ist auch nicht verletzt, das heißt, der ist am Sonntag dann auch wieder vollkommen fit, hat ja letzte Woche schon Europa gespielt, das heißt, der ist auch im Spielfluss, der muss nicht irgendwie reinfinden. Von daher, der ist am Wochenende schon klarer Superpunkter-Kandidat, der wird dann jetzt, das steigt ja jetzt schon gut, also da muss man kann man jetzt nicht mehr für die Länderspielpause empfehlen quasi. Deshalb hier an der Spielerempfehlung. Außerdem noch Treu natürlich. Klare Option 2,23 Millionen. Ich denke, Europa kriegt er auf jeden Fall. Und wenn er es dann gut macht, gibt es ja auch eigentlich keinen Grund zu wechseln. Bei Gladbach, habe ich schon gesagt, Kastrop 4,06 Millionen, der klare Polanski-Gewinner. Und dann auch Florian Neuhaus, 2,84 Millionen. Für mich als Startelf-Kandidat richtig gut dabei. Und ich habe es die letzten Wochen, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, Joe Skelly punktet richtig, richtig gut diese Saison. Der hat irgendwie über den Sommer was gegessen, was ihm gut tut. 2,93 Millionen und er punktet super. Auch da würde ich reingehen. Am Ende beim Spiel, ich bin verhalten vorsichtig, nachdem ich dieses Hoffenheim-Spiel gesehen habe und tippe auf ein 2:2. Ich hoffe natürlich, dass das Pendel eher in Richtung Freiburg ausschlägt. Wie siehst du das, Flo? Ich habe so ein ganz komisches Gefühl nach Europa League und so und auch so desaströs wie Gladbach war, aber am Ende haben sie dadurch, ich meine, die sind nochmal von den Fans auch sogar durchaus mit Applaus verabschiedet worden, nachdem sie 4 Tore noch gemacht haben gegen Frankfurt. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass sie da jetzt einen knappen Sieg irgendwie rausholen gegen die Freiburger, 2:1 für Gladbach. Gut, und damit wären wir durch mit den Partien. Und kommen dann nach schlanken 2 Stündchen wieder zur Top 3 der Woche. Kohlegaranten für die Länderspielpause. Die haben wir jetzt für euch zum Abschluss. Und Nick, du darfst starten. Wo steigen die Aktien? Wer ist da deine Nummer 3? Ja, ich bin reingegangen mit einem Kandidat, der richtig günstig ist. Und das ist Benjamin Henrichs, 1,39 Millionen. Ist im fitten Zustand, finde ich, mit der mit Abstand beste Rechtsverteidiger in Leipzigs Kader. Ich fand Baku auch, obwohl es stabil war, nicht so richtig gut bisher in der Saison. Also Benjamin Henrichs hat auch letzte Saison ein richtig gutes Saison-Finish hingelegt. Also der ist auch eigentlich in guter Form gewesen vor seiner Verletzung. Wenn er wieder zurückkommt, denke ich, ist er schnell eine Startelf-Option. Das werden die Comunio-Manager, glaube ich, ähnlich sehen. Und entsprechend dürfte der Marktwert da relativ schnell von den 1,39 Millionen in Richtung 3, 4 Millionen aufwärts gehen. Ja, absolut. Bin ich bei dir. Und das bringt mich zu meiner Nummer 3. Das ist der einzige von unseren Kandidaten, der nicht aus einer Verletzung kommt. Und das ist Budo Schiefschiewarze. 1,27 Millionen ist der Marktwert. Rote Karte, ist noch ein Spiel gesperrt. Wir haben jetzt wirklich einen sehr guten Auftritt gesehen von Mikkel Kaufmann. Das war gegen Augsburg. Das führt mich jetzt noch nicht dazu zu denken, dass ich glaube, dass Kaufmann in der Bundesliga die Lösung sein kann für Heidenheim langfristig. Ich glaube, die langfristige Lösung heißt Schiefschiewarze. Er war vor seiner roten Karte deutlich über 2 Millionen im Marktwert, ist auch klar. Jetzt wissen alle nach der Partie in Stuttgart, ja, wenn Kaufmann nicht Tor und Vorlage gelingt, dann geht es danach weiter mit einem Heimspiel gegen Werder. Und ja, da ist Schiefschiewarze vielleicht ein interessanter Mann. Ich glaube auf jeden Fall, dass es genug Leute gibt, die da reingehen, dass der Marktwert deutlich ansteigt. Ja, holt ihn euch jetzt schon, weil im Moment hat er noch beim Status diese rote Karte da stehen, die Sperre, und der eine oder andere wird ihn dann vielleicht nicht holen. Aber ich glaube, das kann man jetzt auf jeden Fall gut machen. Und damit darfst du deine Nummer 2 hier anpreisen, Nick. Da gehe ich zu jemandem. Ich habe vorher schon sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt. Ich habe sehr viel über ihn geredet. Rasmus Christensen, mein Lieber. Zum Saisonstart 8,5 Punkte für die Eintracht geholt. 5,53 Millionen kostet er schon. Aber ich glaube, wirklich mit diesem Rückhalt, dass Frankfurt ihn wirklich braucht und er vielleicht gegen die Bayern noch nicht spielt und dann ein Kandidat ist oder eingewechselt wird, vielleicht, ich hoffe ja so ein bisschen, vielleicht sitzt er auf der Bank oder so, das ist so mein Szenario, er sitzt auf der Bank, er kommt rein, macht vielleicht dann, wenn Bayern Tempo rausgenommen hat, ein gutes Spiel, und dann könnte der Marktwert wirklich schnell nach oben gehen. Wenn er nochmal 5, 6, 7, 8 Punkte irgendwie so die Ecke holt, dann geht's ganz, ganz schnell in Richtung 7, 8, 9 Millionen vielleicht bei ihm auch über die Länderspielpause. Deshalb, ja, für mich die beiden, der hier auf jeden Fall jemand mit den beiden Auftritten, die er hatte zum Saisonstart, der da maximal noch nach oben gehen kann. Ja, absolut. Kommen wir zu meiner Nummer 2, und ich bin weiterhin niedrigpreisig unterwegs. Carol Metz vom FC St. Pauli ist mittlerweile schon wieder im Kader nach längerer Verletzung. Soll erstmal über Minuten langsam rangeführt werden. Ich könnte mir aber vorstellen, nach der Länderspielpause ist er ein Kandidat, der diesen dritten, ja so ein bisschen vakanten Posten in der Dreierkette einnehmen kann. Also Blessin hat schon sehr auffällig gelobt, als er dann wieder im Training zurück war, dass man dann merkt, wie wichtig er eigentlich ist, gerade im Coaching der anderen Spieler. Und das sind dann eben oft Sachen, die wir so als Außenstehende gar nicht wahrnehmen. Lässt mich auf jeden Fall immer aufhören oder aufhorchen, wenn ein Trainer sowas in den Vordergrund stellt, weil ich glaube, dass diese Spieler da manchmal ein deutlich wichtigeres Standing haben, als man das so von außen vielleicht vermuten würde. Carol Metz, 870.000 mit Chancen auf den Stammplatz nach der Länderspielpause. Es wird sicherlich auch in der Länderspielpause das eine oder andere positive Zitat zu ihm geben, das dazu führt, dass marktwerttechnisch auch was drin ist. Aber hier sehe ich vor allen Dingen auch wirklich eine mittelfristige Investition in einen Spieler, der Spielzeit bekommen sollte, wenn ich den Kaffeesatz richtig lese, ja, vom Herrn Blessin. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Der hat da definitiv Potenzial, zumal ja sowieso gerade Cigala nicht so richtig sich empfohlen hat, auch ein bisschen angeschlagen ist, glaube ich. Nemeth nicht ganz fit ist, also die ganze Konkurrenz. Ritzka wird jetzt wahrscheinlich ja erstmal noch das Spiel spielen, ist ja auch eher Linksverteidiger, also da ist auch einfach gerade ein Platz up for grabs, würde man im Football, im Amerikanischen sagen. Ich weiß nicht, fällt gerade kein Begriff aus. Ja. Also, der Platz ist gerade da, der kann man sich erkämpfen. So. Ja. Und wenn er da halt zurückkommt und das gut macht, definitiv Kandidat. Gut, deine Nummer 1. Da bin ich in ein richtig hochpreisiges Ding gegangen, noch teurer als Christensen, sogar 6,35 Millionen. Für mich Dennis Undaff, der Kandidat, auf den man hier schauen sollte, hat in der Vorbereitung klar gezeigt, dass er eigentlich der wichtigste Stürmer bei Stuttgart ist und sein möchte und auch laut Hoeneß eigentlich eher ist. Die Verletzung hat ihn rausgeworfen, lange dürfte es aber nicht mehr dauern. Ich gehe davon aus, er kämpft sich jetzt über die Länderspielpause wieder rein. Da gab es zumindest die Info, dass er zur Länderspielpause wieder fit sein soll. Das heißt, er kann dann vielleicht in einem Testspiel schon die ersten Minuten wieder absolvieren. Hat vor der Verletzung war er so bei 9 Millionen Marktwert, davor auch schon mal bei 10 Millionen Marktwert gewesen seit dem Saisonstart. Also das ist für mich so der Wert. Ich glaube, die 10 Millionen wird er gerade mit diesem Boost, den er dann bekommt, ist ja häufig so, wenn die zurückkommen aus einer Sperre, aus einer Verletzung, dann geht's erstmal nochmal so einen Tick höher als das, was sie bisher als Marktwert hatten. Deswegen glaube ich, die 10 Millionen wird er reißen, da kann man auch dann, ja, 3,5 Millionen rund Gewinn mitmachen. Bin ich absolut bei dir und ich schlag in eine sehr ähnliche Kerbe. Es gab die ersten positiven Meldungen zu meiner Nummer 1 und das hat sich dann direkt auch im Marktwert bemerkbar gemacht. Der ist nämlich schon von ja knapp 7 auf mittlerweile 8,7 Millionen gestiegen. Die Rede ist von Tim Kleindienst. Wir haben nur eine sehr vage Angabe, was seine Ausfallzeit angeht. Er soll im Oktober wieder zurück sein. Das ist der letzte Stand von ihm. Und der nächste Spieltag nach der Länderspielpause beginnt am 17. Oktober. Es ist auch ein bisschen schade, dass die Gladbacher haben direkt das Freitagsspiel. Also wenn sie jetzt Sonntag spielen, hätte wenigstens noch 2 Tage länger Zeit. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass Tim Kleindienst da wieder zur Verfügung steht. Spätestens aber danach sollte er dann, zumindest wenn diese Prognose zu halten ist, aus Gladbacher Sicht, sollte er dann wieder zur Verfügung stehen, weil danach der Spieltag findet dann schon im November statt. Ja, dementsprechend Kleindienst jemand. Ich glaube auch, da brauchen wir jetzt in der Länderspielpause 1-2 News, dass er sich auf einem guten Weg befindet, schon wieder mit dem Ball arbeitet, anteilig im Teamtraining ist, was auch immer da ansteht. Und dann ist er ganz schnell wieder zweistellig. Also ihr seht ja, wie empfindlich, sage ich mal, die Communio-User auf News zu Kleindienst reagieren, wenn er eben seit dem letzten Spieltag schon so deutlich gestiegen ist, obwohl klar ist, dass er zumindest jetzt noch nicht eine Option ist. Aber diese 2 Wochen Pause, die können ihm richtig gut tun. Und ich glaube einfach, je näher wir an ein Comeback kommen, desto höher wird der Marktwert von Kleindienst steigen, das ist klar. Und auch wenn er jetzt eben schon deutlich höher ist als zuvor, ihr könnt da noch reingehen. Meiner Sicht. 8,82, ich habe eben 8,7 gesagt, das war gestern. Also wieder schon, er ist im Moment dabei, deutlich zu steigen. Könnt ihr trotzdem noch reingehen? Es ist natürlich immer so ein, ihr müsst es abwägen, ob das euer Kader ab kann, dass ihr so einen teuren Spieler habt, der jetzt an einem Spieltag keine Punkte sammelt für euch. Ja, und vielleicht am nächsten Spieltag auch noch keine Punkte, aber dann hättet ihr zumindest die Option zu sagen, okay, ich verkaufe ihn jetzt mit 1-2 Millionen Gewinn wieder. Ja, und dann ist auch okay. Deswegen meine Nummer 1, Tim Kleindienst. Ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also wir haben ja schon bei Gladbach so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass Tabakovic derjenige ist, der ihn da vom Feld verdrängt. Wenn er fit ist, dann wird er sofort wieder abliefern. Ja. Und er hat den Vorteil, wenn alles gut läuft für ihn, dann ist bis dahin vielleicht auch schon die Trainerfrage geklärt. Er geht nicht in so ein weirdes Ding rein. Er hat dann gleichzeitig aber auch jetzt nicht mit Polanski einen neuen Trainer, der jetzt seit Wochen schon ohne ihn irgendwie plant, sondern vielleicht trifft sich das genau auch zeitgleich, dass der neue Trainer kommt, Kleindienst wird fit und sie kommen zusammen in der Mannschaft wieder an. Ist dann ja auch wieder so ein Ding, wo man sagen muss, der Trainer hat dann vielleicht nicht schon den Fokus auf Alternativen gesetzt, wo sich jemand gut behauptet hat irgendwie. Ja, aber also ich glaube, egal welcher Trainer kommt, ja, gut, würde er nicht sagen, ja, nee, Kleindienst weiß ich ja nicht, was soll ich mit dem anfangen? Naja, aber es kann ja sein, also ich kann mir halt vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sagen, ja, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, langsam ranführen irgendwie. Okay, ja. Aber das sehe ich dann halt einfach nicht. Also ich glaube, ein neuer Trainer will sich dann auch, anders auch wenn Polanski dann noch da ist, also auch der will dann ja volle maximale Ausbeute, der wird auch nicht riskieren, dass Kleindienst irgendwie nur von der Bank kommt, sondern wenn er Kleindienst einsetzen kann, wird er sofort Kleindienst einsetzen, in der Hoffnung, dass er seinen Job da behalten kann. Also, ja. Ja, okay, sehr gut. Ja, damit sind wir am Ende vom offiziellen Teil. Eine Sache noch, Nick, weil wir eben drüber gesprochen haben, kam gerade rein eine Meldung, wie beeindruckt Keke Top mit seiner Leistung bei der U23 im Prinzip alle im Verein hat, wo auch nochmal rausgestrichen wurde, es ist auch eine Initiative, die durchaus vom Spieler selbst ausgegangen ist, dass er gesagt hat, ich will Spielpraxis, ich spiele bei der U23, der kennt ja mit Sicherheit, Keke Top ja auch, bevor er bei Schalke war, in der Bremer Jugend gewesen. Wahrscheinlich hat er viele Buddies und Kumpels, die da in der U23 mittlerweile gelandet sind, bei Werder. Und da hat er Bock ein bisschen gehabt, in der Regionalliga zu klickern. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Christian Brandt, der Trainer, hat ihn über den grünen Klee gelobt, dass er eben aus der Bundesliga runterkommt, ist sich für nichts zu schade, spielt ein Riesenspiel und die fielen Lübeck weg. Vielleicht hast du recht. Also gar nicht im Kader. Nee, also ja. Ja, vielleicht hast du recht, aber es zeigt auf jeden Fall seine Arbeitseinstellung. Ja, und ich glaube halt, Horst Steffen ist ein Trainer, der sowas sehr gerne belohnt. Also ich glaube, Horst Steffen ist jemand, der dann sagt, ey, wenn sich jemand so reinhängt und der Rest zeigt halt gerade nicht, dass er unbedingt diesen Platz will, dann möchte ich da auch einfach mal sagen, versuch's mal sehen. Bei uns. Mal sehen, aber es lässt mich schon wieder ein bisschen positiver, also als ich dann wirklich, das war, ich hätte auf Top geboten. Und am nächsten Tag kam die Meldung, er spielt jetzt bei der U23. Da habe ich gedacht, willst du mich eigentlich veräppeln hier? Was wollt ihr denn alle? Ja, aber okay, das nur mal als kleiner Nachtrag. Also während der Aufnahme kam diese Meldung rein. Ich mache sowieso jetzt noch mal einmal, dass ich schaue, ob wir irgendwas an News verpasst haben. Boah. Go meldet sich im Training zurück. Das hattest du aber, glaube ich, schon so abgefrühstückt. Ja, ich glaube halt nicht, dass er dann zeitnah Einsatzzeiten kriegen wird, weil er ruhig rangehen wird, aber ja, im Prinzip. Ja, das wäre das Einzige, was jetzt an News reingekommen ist in der Zeit, wo wir aufgenommen haben. Nick, dann erstmal vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja. Hat Spaß gemacht, endlich mal wieder hier mit dir zusammen zu sein. Wir haben ja auch eine sehr lange Schicht hingelegt hier. Das stimmt, sehr lange. Nächste Woche sind wir wieder in dieser Besetzung da, allerdings sind dann die Tables geturnt, ja, und du bist Host, ich bin Gast. Da werde ich es mir richtig gemütlich machen dann. Ja, wird der Flo jetzt zum richtigen Faulenzer. Mich da berieseln lassen, was da auf mich zukommt. Ja, das ist also nächste Woche in der Länderspielpause. Natürlich sind wir da auch für euch da. Ihr macht es bis dahin gut. Habt ein schönes Bundesliga- und Communio-Wochenende. Und dann also bis zur nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Und sage tschüss. Ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.